Weil ich habe jetzt hier so einen ganzen Stehsammler voll mit Heften. Ich habe die Final Crisis hier noch im Stehsammler drin, weil Multiversity ist, oh Wunder, tatsächlich fast eine direkte Fortsetzung der Final Crisis. Deswegen ist das wichtig, die auch hier zumindest liegen zu haben, damit man mal nachschlagen kann. Ich tue sie da wieder rein. Ich weiß nicht, hast du noch ein paar Rahmendaten? Du hast mal Rahmendaten. Hab Rahmendaten. Ja, 2014 hat das, glaube ich, angefangen, genau, mit der Serie. Aber ursprünglich sollte Multiversity tatsächlich noch 2009 schon rauskommen. Genau. Nämlich noch vor dem Reboot. Das war also wirklich als direkte Fortsetzung von der Final Crisis geplant. Ich habe, glaube ich, das erste Mal 2012 von dem Event gehört, als ich angefangen habe, mich mit US-Comics zu beschäftigen. Und habe mich damals schon sehr darauf gefreut. Also so Geschichten wie Pax Americana wurden damals schon angekündigt, eben so die Watchmen-Versionen von Grant Morrison und so weiter und so fort. Da habe ich mich also derbe drauf gefreut. Und es kam und kam einfach nicht, ne? Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Und ich kann mich beispielsweise noch daran erinnern, dass wir letztes Jahr irgendwann mal über Multiversity gesprochen haben. Und ich sagte so, ja, was ist das hier mit Multiversity? Immer wird es angekündigt und dann kommt es nicht. Und eine Woche später wurde es angekündigt. Das sollte ich häufiger machen. Ja, dann Ghostbusters 3 kommt auch nicht. Das kommt ja auch, scheiße. So. Mad Max? Oh, vorsichtig. Wir versuchen, so genau wie möglich auf den Event einzugehen. Wie gesagt, das wird eine ziemliche Mammutaufgabe. Ich rufe mir mal hier das erste Heft aus der Hülle. Zack. So. Ja, ich weiß nicht, ich habe mir so ein paar handelnde Figuren rausgeschrieben. Und zwar ist das einerseits hier ganz zu Anfang schon Nix Uatan, den man ja am Ende der Final Crisis eben auch sieht, wer dann nach der Auflösung der Monitore auf Erde 0 aufwacht. Im Prinzip der einzige überlebende Monitor ist, ne? Genau, stimmt. Und am Anfang der Ausgabe untersucht er einen mysteriösen Comic. Genau, das ist nämlich hier Ultra Comics Nummer 1 mit einem brennenden Kämpfer vorne drauf. Also ein ziemlich unaufgeräumtes Nerdzimmer, was man hier sehen kann. Und plötzlich wird sein Stoffaffe lebendig, was auch ziemlich abgefahren ist. Mr. Stips. Mr. Stubbs heißt er, glaube ich, sogar. Stubbs oder Stips? Stubbs, glaube ich. Stubbs, ja. Tatsächlich. Okay. Ist ein Kollege von Detective Chimp, wie man später herausfindet. Genau. Und er ist im Internet unterwegs und untersucht eben dieses Comic und merkt dann, okay, es gibt irgendwie eine Multiverse-Bedrohung und wird dann eben zum Superjudge und macht sich auf die Reise durchs Multiverse und entdeckt dann eben auf Erde 7 den Thunderer, hat die erste Begegnung mit der Gentry. Nix Uatan opfert sich dann tatsächlich für Thunderer, sodass er in der Ultima Thule nach Valhalla fliehen kann. Also quasi so diesen Haus der Helden, House of Heroes, in dem die ganzen Helden aus dem Multiversum zusammenkommen, um dann halt gegen die Gentry zu kämpfen. Also er nennt das Valhalla, hätte ich fast gesagt, ne? Also für ihn ist das Valhalla. Sagt er nicht sogar Harbinger? Ja, und dann halt im House of Heroes wird halt ein Team zusammengestellt, wozu dann auch der Superman aus Erde 23 gehört, also der Obama-Man. Genau. Ja, und die nutzen dann wieder dieses Ultima Thule, dieses Yellow Submarine, das man schon in der Final Crisis gesehen hat, um halt Nix Uatan zu retten. Und landen dann allerdings auf Erde 8, also nicht wie vorher Erde 7, das ist die Erde von den Retaliators. Quasi so Avengers-artige Figuren, ne? Ja, genau. Erde 7 ist quasi das Ultimate Marvel-Universum und Erde 8 ist mehr so das normale Marvel-Universum in Multiversity. In diesem Fall heißen die Marvel-Comics hier Major-Comics, ja. Und es ist eben nicht das ultimative Major, sondern Essential Major-Comics, genau. Mit etwas modernere Versionen der klassischen Retaliators praktisch, genau. Hm. Und der Thunderer ist praktisch Thor. Ja. Ne, so als, ist das ein Aborigine? Ich weiß gerade gar nicht. Wirkt fast ein bisschen so, ne? Ja. Genau. Auf der anderen Erde heißt der Thor dann auch Wunder Djinn, glaube ich. Das ist ein relativ alter Charakter. Ja, und Wunder Djinn sind tatsächlich so Luftgeister aus der Aborigine-Mythologie. Hm. Also, hier hat Grant Morrison schon fast wieder was durcheinander gebracht. Macht er ja manchmal ganz gerne, ja, weil ich glaube, auf Erde 8 sieht Wunder Djinn gar nicht so aus wie ein Aborigine. Ja, das Problem ist aber nur, dass das Wunder Djinn wirklich ein Charakter ist, der kommt aus den 70ern oder sowas. Mhm. Also der ist wirklich uralt, der ist genauso alt wie die Extremists. Der gehörte damals zu den Assemblers, zu den Champions of Angor und so weiter und so fort. Man hatte also wirklich viele Namen für diese Figuren. Und Wundergen war damals schon so dieses Äquivalent zu Thor. Wenn man nochmal, also bei Comixology kriegt man noch, ich glaube, Justice League Quarterly Nummer 3, da kommen die Charaktere auch alle drin vor, kommt aus den frühen 90ern, da darf man mal reingucken. Genau, und auf die Extremis treffen dann tatsächlich auch die Helden, beziehungsweise auf Lord Havoc. Genau. Lord Havoc hat verschiedene MacGuffins aus diesem Universum zusammengetragen, unter anderem auch das Genesis Egg, und aus diesem Genesis Egg schlüpft dann ein von der Gentry korrumpierter Nix Uatan. Richtig. Damit ist das Heft quasi zu Ende. Was ich in der Szene einfach am interessantesten finde, und das ist so der Vorwurf, den ich Morrison hier schon mache, du hattest das bei mir ja auch mal angemerkt, von wegen, ich würde Morrison doof finden, wo ich gesagt habe, ja, doof finden nicht wirklich, aber er ist so ein One-Trick-Pony. Und es gibt diesen Bruch durch die vierte Wand, der in den Morrison-Comics immer wieder vorkommt. Mhm. Und das passiert hier tatsächlich Lord Havoc, der also dann eben von diesem Genesis-Egg so ein bisschen verbrannt wird und diese Energie so ein bisschen in sich aufsaugt und dann eben auch so aufschreit und sagt, ah, ich habe ihre Gesichter gesehen, ah, und damit vermutlich den Leser meint, ne, was ich ein bisschen abgefahren finde. Und dieser Bruch durch die vierte Wand ist einfach sehr, sehr, sehr häufig in Morrison Comics zu finden. Animal Man hat damals noch Drogen dafür gebraucht, in den Invisibles hat einer der Charaktere plötzlich angefangen, die Panels auf der Seite zu verschieben und zu durchreißen. Ja, hat er den Leser wirklich gesehen oder die Gentry? Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein, aber allein dadurch, dass er einen hier auf der Seite so direkt anguckt und auch wirklich die Hände, die er entgegenstreckt, und dass dieses Motiv später nochmal vorkommt, verschiedene andere Charaktere auch noch zum Leser sprechen, da kommen wir dann gegebenenfalls nochmal woanders, an anderen Heften nochmal zu, denke ich schon, dass das auch so gemeint ist in der Situation, weil wenn es wirklich nur um die Gentry ginge, hätte man das noch anders darstellen können. Ne? Also das ist wirklich eine sehr direkte Ansprache an den Leser, allein die Hände, die praktisch schon sich entgegenstrecken, also du könntest ihn an den Händen fassen in der Situation. Eine Sache, die also, ich glaube, auf dem Cover direkt auffällt, ist ein sehr, sehr moderner Captain Carrot, oder? Ja, genau. Und zwar hat Morrison den Charakter hier ein bisschen modernisiert, was ich ganz spannend finde, weil der klassische Captain Carrot hätte hier nicht funktioniert. Weil der war praktisch immer nur so in der Unterhose unterwegs und hat gar nicht so viel richtige Kleidung angehabt oder eine Rüstung, wenn man das so möchte. Das ist eine sehr moderne Variante von Captain Carrot. Ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich die ganze Zeit diesen klassischen alten Captain Carrot hier gesehen hätte, der hätte wirklich gewirkt wie ein Fremdkörper. Also auf der einen Art bin ich sehr froh darüber, dass es der, in Anführungszeichen, selbe Captain Carrot ist wie vorher, macht vor allem die Begegnung mit dem Erde 23 Obama-Man relativ deutlich, weil er ihn als Superman erkennt. Er kann als Hase Menschen wohl irgendwie nicht besonders gut auseinanderhalten und sagt dann ja, er geht meistens nach dem Kostüm und spricht ihn eben auch auf das vorherige Treffen der beiden an, also eben auf Carrots eigene Origin, der mit Superman sehr eng verbunden ist. Also Superman ist ja praktisch schuld an der Entstehung der Zoo-Crew. Ja, man wundert sich, warum sieht ein Captain Carrot jetzt so komisch aus, und man hat in einer, während Countdown gab es eben dieses Tie-In zu Countdown, Captain Carrot in the Final Arc, und das war praktisch die Final Crisis auf Erde 26, also der Untergang von Erde 26, und wie wir später in einem Guidebook erfahren, ist Erde 26 rebooted durch Cartoon Physics. Und das ist eben dabei rausgekommen, also diese neue, moderne, etwas aufgepumpte Version der Zoo-Crew. Das ist noch so ein relativ spannendes Element. Dann hat man hier Dinocop, den du, glaube ich, schon erwähnt hattest. Das ist eine alternative Version von Savage Dragon. Da war, ich glaube, Eric Larson der Erfinder von Savage Dragon nicht so begeistert von, dass seine Figur hier verwendet wird. Wo ich gedacht hätte, ey, freu dich doch mal, dass deine Figur so viel Gravitas hat, dass sie tatsächlich auch in so einem Event zitiert wird. Weil das ist ein eindeutiges Zitat. Ne? Ab der ersten Sekunde weißt du, okay, Dinocop ist definitiv Savage Dragon. Ja, bin ich auch der Meinung. Da würde ich mich doch eigentlich freuen als Comic-Autor. ich weiß nicht, du so als Geschichtsfan, was möchtest du noch zu Thule sagen? Ja, Thule ist diese seltsam, ich weiß gar nicht, ist es rein mythologisch oder der Ort Thule? Es gibt diesen Begriff Thule, der erstmal für einen Ort gilt, der sehr schwer zu erreichen ist. Also wo ganz klar ist, okay, das ist wahrscheinlich irgendwas sehr, sehr Abwegiges, was sehr Also ja, auf jeden Fall ein sehr schwer zu erreichender Ort. Und dann gibt es natürlich diesen mythologischen Ort, den auch die Nazis dann so ein bisschen geprägt haben mit ihrer Thule-Gesellschaft. Die sind dann ja tatsächlich mit irgendwelchen Schiffen zum Südpol gefahren und haben den Eingang ins Erdinnere gesucht. Ist Fakt, ist verbrieft. Nazis sind alle Idioten. Kann man daran schon sehen. Man hat also dem Schiff hier diesen Namen gegeben, einfach weil man damit halt Orte erreichen kann, die so ohne weiteres nicht zu erreichen sind. Also da hat Morrison sich definitiv auch was dabei gedacht, genau. Was ich noch ganz spannend finde, ist diese eine Szene, wie die Thule durchs Bleed schwimmt und oder fährt und dann eben dieses cthulhuide Monster da sieht. Ne? Die Szene ist fast identisch in der Final Crisis. Muss ich mal eben suchen, genau hier. Relativ in der Mitte, Superman Beyond 3D. Müsstest du auch gelesen haben. Mhm. Ne, die Szene ist fast identisch. Und was ab dem Bild am spannendsten ist, ist, dass man hier eben noch den Carrier der Authority sieht. Das ist hier noch ganz spannend. Der kommt hier also fast zeitgleich auch ins Bleed rein und reist eben dadurch. Und eben auch die Uhr ist damit zu sehen, die ist hier nochmal. Ja. Ne, ansonsten hat man da vielleicht noch so zwei, drei ähnliche Bilder, aber das zeigt einfach nur so die Gleichzeitigkeit der verschiedenen Universen an. Was ich relativ spannend finde und eigentlich ein bisschen außergewöhnlich ist, so die ersten drei Erden, also 0, 1, also die ersten vier Erden, 0, 1, 2 und 3, werden aus dem ganzen Event sehr stark rausgehalten. Also du hast diese Charaktere in diesem Event nicht dabei. Trotzdem hast du in dieser Szene Kendra von Hawkgirl von Erde 2 hier im Hintergrund. Wahrscheinlich um so ein bisschen einen Bezug zu finden zum aktuellen DC-Universum. Ne? Und ansonsten fehlt das eigentlich komplett. Das stimmt. Ne? Da konzentriert man sich wirklich sehr stark auf die... auf alles andere. Ja. Everything else but. Genau. Lord Havok ist eigentlich viel stärker wie der Dr. Doom. Wie er eigentlich auch mal gemeint war. Der sah zwischendurch aus immer ein bisschen anders aus. Also hier eben auch entsprechend angezogen. Sehr, sehr cool designt. Die Retaliators sind eigentlich auch wieder mehr Avengers als eigene Kreationen. Das sind auch Figuren, die sich also über die Jahrzehnte immer wieder gewandelt haben und jetzt also eigentlich eher wieder wie Avengers, wie Marvel-Charaktere aussehen. Eben auch hier dieser Iron Man-Verschnitt oder, weiß nicht, Spider-Woman hast du hier, dann Jean Grey, ein relativ klassischer Captain America Hawkeye natürlich. Die Figuren sind auch alle in der Final Crisis schon mal kurz aufgetaucht worden. Vergessen nicht den Baby Hulk. Den Behemoth, genau. Behemoth. Mit der Pampers an. Ja gut, da macht sich Morrison natürlich vielleicht auch ein bisschen lustig, ist klar. Ne, also die Assemblers, die Justifiers, wie sie auch immer mal hießen, die waren immer auch so ein bisschen dafür da, sich über das Marvel-Universum lustig zu machen. Und das hat man hier also tatsächlich auch fortgeführt. Was ich ganz spannend finde, ist, dass man von dem Comic-Heft immer wieder so Instruktionen bekommt, wie, hör auf zu lesen, blätter um, lies weiter, hör auf zu lesen, leg das Comic-Heft weg und alles Mögliche. Ne? Weil das ja Sachen sind, die würdest du an der Stelle auch tun. Ne? Aufhören zu lesen, umblättern, oben wieder anfangen. Ne? Also da geht man also definitiv einen relativ, fast schon so einen Meta-artigen Weg. Gleich am Anfang wird ja auch gesagt, dass der Comic, der Nick Soatan da in der Hand hat, dass der verflucht ist. Genau. Also dieses Ultra-Comics, das ist ja dieses Mysterium, was sich um dieses Comic-Heft von vornherein wirklich rankt, dass du also vielleicht so ein interner Hype oder sowas schon und schon wieder ein Kommentar auf sich selber auch, ne, dass also um dieses Heft sofort so ein Mysterium aufgebaut wird. Weiß ich nicht, hast du noch irgendwas Wichtiges? Haben wir irgendwas vergessen? Ich denke, wir sind ganz gut durch. Wir sind ganz gut dadurch. Wollen wir noch über die Gentry sprechen? Die können wir nämlich eigentlich an dieser Stelle schon mal vorstellen, weil die hier auch vorgestellt wird. Das könnten wir gut. Die Gentry besteht aus Dame Merciless, das ist so eine hochgewachsene Zombie-Tussi mit so Mumienklamotten. Hell Machine, das ist so ein dreieuriger Octopus-Dämon mit einer Stadt auf dem Kopf. Dann hast du Lord Broken, das ist ein Haus mit vielen Augen darin. Dann Demogorgon, das ist so ein Mensch aus Körpern zusammengesetzt, total abgefahren. Und dann Entelektron, böses Ei mit Fledermausflügel und einem Auge. Und Morrison hat eben gesagt, das ist so die Extrapolation von, ja, wie soll ich das sagen, von so Bösewichtern-Klischees. Also Dame Merciless ist so diese Femme Fatale, Lord Broken ist so dieses mystische Haus, so dieses verwunschene Haus, hätte ich fast gesagt. Intellectron ist so dieses Mastermind, ganz bis zu Ende gedacht eben. Und ich weiß gar nicht, wie ist das bei Hell Machine gedacht? Hast du dir dann nochmal aufgeschrieben, wie das bei Hell Machine gemeint war, weil da konnte ich mir jetzt gerade gar nicht mehr dran erinnern. Bei Hell Machine weiß ich jetzt auch nicht Bescheid, was der genau darstellen sollte. Genau. Könnte man jetzt natürlich Vermutungen anstellen. Ich meine, dass Morrison das auch gesagt hätte, mir fällt es gerade nicht ein. Hell Machine ist der einzige von den Figuren, die eben schon mal einen Auftritt hatten in einem Comic von Morrison. Das werden wir hier auch nochmal öfter feststellen, dass die Figuren, die in Multiversity auftreten, alle irgendwie auf irgendwas basieren, was Morrison mal irgendwann in den letzten 30 Jahren selbst gemacht hat. Und Hell Machine ist eben in, oder eine ähnliche Figur wie Hell Machine ist eben tatsächlich in Doom Patrol schon mal aufgetaucht. Eben auch so ein dreigesichtiger Klotz, also ein Stein war das eigentlich eher, eben auch mit einer Stadt auf dem Kopf. Und da war das ein Vertreter von Engeln. Also in dem Sinne ist Hell Machine vielleicht so ein korrumpierter Engel. So ein gefallener Engel vielleicht. Was hier schon angedeutet wird, ist eben dieser Rubik Cube. Den kennt man eigentlich auch aus der Final Crisis schon sehr gut. Spielt da eben auch später noch eine wichtige Rolle. Also ich hätte jetzt tatsächlich gar nichts mehr zu dem Heft. Also so von der Exposition sind wir ganz gut dabei. Geht zum nächsten. Erzähl. Das nächste Heft chronologisch wäre dann A Society of Superheroes. Hier ist es! Das Comic-Heft! Ich hol's raus! Bezeichnet wurde es von Chris Sprouse. Von dem hatte ich zuvor eigentlich noch nichts gehört. Der hat Tom Strong gezeichnet. Mhm. Das Heft kennt man aber. Meinte ja auch, er wäre so ein Zeichner, der gern für solche Retro-Sachen damit in Verbindung gebracht wird, wo er es eigentlich selber gar nicht so will. Tom Strong ist auch lange Jahre bei DC erschienen, ist glaube ich im Moment bei Dynamite oder IDW. Weiß ich gar nicht, aber mit dem letzten Run waren die definitiv nicht bei DC, leider. In Society of Superheroes geht's vor allen Dingen um den Immortal Man, also quasi den Anthro aus DCs Frühzeiten, quasi aus der Steinzeit, der so das gute Counterpart ist zu Vandal Savage, der hier allerdings von der Parallelerde kommt. Das ist in dem Fall ist das Erde 20. Genau, genau. Erde 20. Ich glaube, die Parallelerde ist dann tatsächlich Erde 40, ne? Dazu die Parallelerde wäre Erde 40. Also Vandal Savage käme von Erde 40, genau. Und die Idee hinter diesen beiden Realitäten ist quasi, dass diese beiden Erden Spiegelungen voneinander sind und alle 100.000 Jahre, auf jeden Fall irgendwann, Vandal Savage sagt das irgendwann später nochmal, alle 100.000 Jahre für einen gewissen Zeitraum eben parallel zueinander sind, sodass man hin und her wechseln kann. Mhm. Also so eine sich immer wiederholende Crisis. Alle 100.000 Jahre, genau. Jo, und Immortal Man trifft hier auf die Blackhawks, Mighty Atom, Doc Fate und Abin Sur und die gründen dann halt in New York ein eigenes Superhelden-Team. Dann auch heißt, glaube ich, auch wirklich die Society of Superheroes. Und dann kommt es halt zu dieser Crisis in dem Universum. Das führt dann später dazu, dass sich die Helden im Tempel von Nixuatan verstecken. Genau. Und Tempel von Nixuatan basiert natürlich auf Nixuatan, dem Monitor. Also da merkt man auch, wieso im DC-Universum immer so Elemente aus der Geschichte von anderen Universen in anderen Universen wieder auftauchen. Ja. Also normalerweise sieht man das in Form von Comics. Damals hat das angefangen mit Flash of Two Worlds, wo dann halt Barry Allen durch Jay Garrick inspiriert wurde. Mhm. Und hier sieht man das halt in einer anderen Form, was ich sehr interessant fand. Man sieht es eigentlich in jedem Heft, also dieses Ultra Comics kommt hier eben entsprechend auch wieder kurz vor. Einer hat es in der Hand, sagt, oh, es ist verflucht. Also das ist ein Motiv, was sich immer wiederholt. Genau. Und was man daran auch so ein bisschen merkt, ist, der Kerl, der dieses Ultra-Comics in der Hand hat, ist generell der die Person, die von der Gentry bereits korrumpiert wurde. Mhm. In diesem Fall sagt Dr. Faust, heißt er Dr. Faust? Ja, Dr. Faust. Der. Heißt er, vom Team von Vandal Savage sagt auch an einer Stelle, er ist wirklich der Prophet der Gentry in diesem Universum. Ja, und halt die Verbündeten von Vandal Savage und die Society of Superheroes führen dann halt lange Krieg gegeneinander und in diesem Tempel kommt es halt zum Showdown und tatsächlich ich liebe diesen Showdown, weil Felix Faust dann also tatsächlich Dr. Fate zu einem Zauberwettstreit herausfordert und Dr. Fate tritt ihm einfach nur in die Eier. Das ist die beste Szene in dem ganzen Event, ist halt, wie diese Eier tritt. Ja, sowas ähnliches hast du auch in dem Kampf zwischen den Blackhawks und Lady Shiva, ja, wo sie nachher damit prallt, wie sie die alle mit ihrem Schwert besiegen könnte und einfach erschossen wird. Richtig. Das erinnert sehr an diese alten Indiana Jones Filme, ja, wo halt auch Indiana Jones immer sehr pragmatisch gekämpft hat und ohne lang zu fackeln, einfach zack, bumm. Ja. Also diese eine Werbung damals für das Videospiel war das, glaube ich, wo man da irgendwie so ein Kampfmönch hat, irgendwie so, hoja, tschkumatschka, und da kommt nur so eine Faust ins Bild, der ihn umboxt. Was ich ganz witzig finde, ist also eben nochmal so dieses Motiv mit dem Rubik Cube aufzugreifen, ist also tatsächlich, oft sieht man eben diese Transmatter Cubes, die im Multiverse verteilt werden, um eben Wege von der einen Erde auf die andere zu schaffen. Und die sind oft in vielen verschiedenen Farben, eben auch wie so ein Rubik Cube. Und hier wird es einfach so gelöst, indem die den Kopf von Parallax nehmen, eben diesem Angstgeist, diesem Angstentität aus dem Green Lantern-Universum. Damit treiben sie praktisch diesen Transmitter Cube an und der wird dann gelb. Ne? Und daran sieht man eben auch schon so ein bisschen so dieses Farbschema, was dann in weiteren Heften noch viel, viel weiter ausspielt, wie hier. Ja, genau. Und dadurch gelangen die dann später auch zur Multiversity in das Haus, House of Heroes dann. Richtig. Die Helden von Erde 20. Zumindest Aventura habe ich dann später nochmal gesehen. Ja, genau, der taucht da später auf. Allerdings am Ende des Universums passiert eine kleine Katastrophe, weil Andrew oder Immortal Man tötet tatsächlich Vandal Savage und weckt dann dieses komische Monument in dem Tempel von Nyx-Uatan. Was eigentlich auch Nyx-Uatan selber sein könnte, ne? Könnte Nyx-Uatan sein, es könnte allerdings auch Darkseid sein. Weil in dem Kamandi-Heft später, im Guidebook ist das genau, in der Kamandi-Geschichte, wird ja Darkseid aus seinem Grab entfesselt. Mhm. Kann auch sein, dass das wieder zusammenhängt. Aber irgendwie passiert das halt erst, als dieses Opfer dann eben geschieht, ne? Ja. Weiß ich nicht, du möchtest bestimmt noch was zur Aufmachung des Heftes sagen, oder? Ja, es ist halt sehr im Stil der alten Pulp-Hefte-Design von Chris Sprouse, der sich dann natürlich auch die Aufmachung dieser alten Geschichten genau angesehen und sich daran orientiert. Und es einfach verdammt cool, finde ich, wie mit diesen Motiven hier gespielt wird. Da hast du dann auch, siehst du nur ganz kurz auf einem Panel den Count Sinestro, also das Gegenstück von Sinestro auf dieser Erde, und er sieht halt aus wie dieser Destiny Whiplash, heißt dieser Charakter, glaube ich, der diesen hässlichen Schnurrbart hat. Woher kommt der? Ich kenne mich damit nicht aus. Das ist dieser ganz klassische Schurke, so der immer die Jungfrauen auf die Eisenbahnschiene fesselt. Okay. Also so mit der alteste Schurkenarchetyp überhaupt. Genau. So von den modernen Medien. Der taucht ja immer auf in diesen alten Schwarz-Weiß-Filmen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, DC hatte lange Jahre eine Parallelerde, die eben auch in diesem Pulp-Universum angelegt war. Das war JSL Liberty Files. Dachte bestimmt auch irgendwas. Ja, war das noch nicht so lange her, oder? Das letzte Volume kam raus, aber so nachgeschoben. 2012 war nicht Teil der New 52, sondern hatte wahrscheinlich noch irgendwie rumliegen gehabt und hat das dann eben, ich glaube, Ende 2012, glaube ich, noch veröffentlicht, so hinten rausgemacht, und danach hat man das Universum also auch wirklich beerdigt. Das war lange Jahre Erde 40. Und JSA Liberty Files hat mir also überraschenderweise wirklich sehr gut gefallen. Ich mochte das Universum, weil da einiges sehr, sehr schräg war und diese ganzen Pulp-Elemente da ein bisschen reduziert waren und sich ein bisschen mehr auf Science-Fiction konzentriert wurde. Also eben auch mit Charakteren wie Starman und Superman war da ein bisschen anders. Ich verrate mal nicht, was da mit Superman los ist. Also ich glaube, Starman hatte tatsächlich so einen kleinen radioaktiven Generator dann irgendwie so in seinem Stab und so. Da gab es halt eben auch so andere Figuren, die dann eben auch so ein bisschen auf diese Pulp-Erde, auf diese Pulp-Art gezeigt wurden. Und dieses letzte Volume, JSA Liberty Files, The Whistling Skull, war also für, also ist auch bis heute eins meiner Lieblingshefte, weil das so komplett schräg ist und abgefahren, knallbunt und böse einfach. Ich finde es schade, dass man nicht mit diesem Universum hier in den Event reingegangen ist, sondern dass man was ganz Neues gemacht hat. Fand ich also wirklich schade, weil so eine Figur wie der Atom hätte es da gegeben. Man hätte in der Realität auch Charaktere gefunden, mit denen man diese Geschichte hätte erzählen können. Ja, und einfach hier so ein Solomon Grundy-Äquivalent findest du in dem Universum entsprechend eben auch. Ist das nicht Blockbuster? Oder Blockbuster? Es sieht aus wie Blockbuster, wie der zweite Blockbuster, gegen den Nightwing später gekämpft hat. Solomon Grundy wäre wahrscheinlich auch grau. Ja, das kann auch eher Blockbuster sein. Ich habe jetzt einfach nur hier vom Optischen geguckt. Wahrscheinlich ist es Blockbuster, wahrscheinlich hast du recht. Genau, dann auch die Lady Shiva zu haben, die eigentlich auch sehr palpig ist. Die Dragon Lady, genau, dann die Lady Blackhawks, also eine weibliche Truppe von Kampffliegern, dann eben hier Al Pratt zu haben als so einen sehr klassischen Strongman eigentlich, fast noch in Straßenklamotten und erst dann seine Maske eben aufzuhaben. Also gestalterisch, also ich hatte ehrlich gesagt die Angst, dass mir dieses Heft am allerwenigsten gefallen würde. Ich kann nicht sagen, dass es mir gar nicht gefallen hat. Ich war überrascht davon, wie gut es mir gefallen hat. Aber so mein Highlight ist es eigentlich auch nicht. Also wenn, ich glaube, wenn die Stelle nicht wäre, wie Dr. Fate ihm dann in die Eier tritt, ich glaube, dann wär's gar nicht mein Fall gewesen. Aber der Humor, dieses sehr direkte, das erinnert auch so ein bisschen an Doc Savage, ne? Ne? Ja. Ist sehr ähnlich, ne? Das kannst du wieder besser beurteilen als ich, weil so ein Kram lese ich ja nicht. Genau. Eins haben wir noch vergessen. Was haben wir vergessen? Zombies. Zombies! Wie konnten wir Zombies vergessen? Ja, Zombies kommen ja auch drin vor. Natürlich, die greifen von Erde 40 an. Sicher. Zombies. Ja. Dr. Faust beschwört dann halt spontane Zombie-Armee. Und ich glaube, Doc Fates Kommentar ist dann einfach, ja toll, du bist der größte böse Zauberer überhaupt und das Einzige, was dir auffällt, sind verdammte Zombies. Wo halt Grant Morrison auch so ein bisschen die moderne Popkultur angreift. Also damals hatten wir wenigstens noch irgendwelche Pseudowissenschaften. Das Einzige, was den Autoren heute einfällt, wenn irgendwas angreift, dann sind es also tatsächlich auch Zombies. Ja, stimmt. Das nächste kam The Just. The Just, hier ist es. Ich hol das Comic raus. La, la, la, la. Raschel, raschel, Comic raus. Zack. Steht ja auch immer hinten drin, welches als nächstes kommt. Als nächstes kommt Spider-Man. Ach nee. Nein, als nächstes wäre Pax Americana. Aber jetzt sind wir bei The Just auf Erde 16. Richtig, das sind die Legacy-Charaktere. Genau, gezeichnet von dem tollen Ben Oliver, von dem ich zuvor noch nichts gehört hatte. Und ein Kerl namens Dan Brown, wahrscheinlich der Inka. Das steht doch sogar hinten drin, Mensch. Konstantin. Oh, Konstantin, lass mal gucken. Ah nee, ist abgesetzt. Tatsächlich, jetzt endgültig? Ich weiß es nicht, ich habe irgendwas gehört, ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich gucke den Kram ja nicht. Ja. Dan Brown? Hat er nicht diese Romane geschrieben? Ich glaube nicht, dass das dasselbe wäre. Das wäre tatsächlich ein Sakrileg. Oh mein Gott, Illuminati in diesem Heft. Erde 16, das war lange Zeit, ich glaube bis kurz vor die New 52, die Realität der Young Justice TV-Serie. Und da hat der Nedio irgendwann mal gesagt, ja, Young Justice spielt auf Erde 16. Und im Prinzip ist das hier Young Justice, oder? So, die ganzen Legacy-Charaktere sind im Fokus. Ja, die Erwachsenen sind so ein bisschen außerhalb. Man sieht sie eigentlich gar nicht. Genau. es besteht eine gewisse Kontinuität zu den 90er-Jahre-Comics, finde ich. Hm. Mit Kyle Rayner und Impulse. Sissy King. Tatsächlich taucht Young Justice dann später als Videospiel auf. Hm. Also man könnte davon ausgehen, dass das auch irgendwie noch eine Parallele ist, die irgendwie hiermit zusammenhängt. Obwohl die bisher noch nicht erfasst wurde im Guidebook oder sonst wo. Im Multiverse, ja, okay. Ja. Soll ich die Story mal zusammenfassen? Ich versuche das mal. Mach mal. Das ist eine Erde, wo es eigentlich keine Daseinsberechtigung für Superhelden mehr gibt, weil alle Gefahren auf irgendeine Art und Weise besiegt worden sind. Also die erste Generation Superhelden hat sich zurückgezogen und die Legacy-Charaktere leben eigentlich so das Leben von Superstars und Prominenten und feiern auch entsprechend. Und du hast also alle möglichen Generationen an Legacy-Charakteren. Eben Chris Kent, den Ziehsohn von Superman, dann Damian Wayne als Batman, hier auch wieder in seinem langen Mantel, was dir, glaube ich, ganz gut gefällt. Mhm. Ne? Alexis Luthor, die Tochter von Lex Luthor, die eben die Freundin ist. Und dann geht das halt die ganze Zeit so weiter. Also ich hatte ja gerade schon mal so die ganzen Young Justice-Charaktere erwähnt. Die trifft man hier auch tatsächlich zum Großteil. CC King ist mit dabei. Dann Impulse, hattest du schon gesagt. Connor Kent sieht man. Irgendwo weiter hinten ist auch Little Lobo zu sehen. In so einer Massenszene, also es ist schon auch irgendwie Young Justice, aber man ist also wirklich immer so an die zweite Generation, am ehesten vielleicht sogar eher noch in die dritte Generation aufgegangen, eben Flash, Wally West, der Alpha Centurion, der so ein bisschen die Nachfolge vom Guardian angetreten hat. Also eine Figur, die ich noch unbedingt erwähnen möchte, ist Natasha Irons, was fast schon eine meiner Lieblings Legacy-Charaktere ist, einfach weil sie so eine zentrale Rolle spielt, auch in 52. Ja, da hat sie eine sehr große Rolle. Weil sie, glaube ich, dann die Nachfolgemannschaft war es für Infinity Inc., glaube ich. Ne? Duala Dent ist hier mit drin. Und die Nachfolge-Superhelden vertreiben sich praktisch ihre Zeit mit dem Nachspielen von großen Events und Crises praktisch. Also, dass die wirklich hingehen und sich selber so eine kleine Stadt aufbauen, die sie dann auch kaputt machen dürfen und so weiter und so fort. Das ist die einzige Freizeitbeschäftigung, die noch haben. Ich glaube, das ist tatsächlich die zweite Generation eher als die dritte. Also tatsächlich die Helden, die tatsächlich mal in der Justice League gekämpft haben. Zum Beispiel Kyle Rayner, der dann irgendwann durchdreht und sich daran erinnert, wie seine Freundin gefretcht wurde. Ja, aber bei CC King ist es eindeutig eher die dritte Generation. Ne? Also sie ist ja, CC King ist Arrowhead und also die Tochter von Connor Hawk, wenn mich nicht alles komplett täuscht. Aha. Und oder hier auch Manta, das ist die Tochter von Manta aus der Doom Patrol. Aber die gehören ja nicht dazu. Die wollen ja am Ende des Heftes tatsächlich ein neues Team gründen, das dann, glaube ich, auch The Just heißt. Das finde ich nämlich ganz interessant. Die eigentliche Gefahr in diesem Heft ist der Plan der Gentry, dieses Universum zu infiltrieren. Und dann taucht tatsächlich Dame Merciless auf. Genau. Sorgt erstmal dafür, dass, glaube ich, Connor Kent total durchdreht. Ja, er wird gerade irgendwie zu einem, man sagt, er wird zu einem Bizarro, weil irgendwie dieses Klonen irgendwie sich gerade so ein bisschen bemerkbar macht, aber scheinbar wird er wirklich von Dame Merciless von innen heraus aufgefressen, weil er irgendwann auch Staub hustet und irgendwie keinen geraden Satz mehr rauskriegt. Das ist ja schon ganz spannend. Genau, und man merkt tatsächlich auch den Einfluss von Dame Merciless auf dieses Universum, wie die ganzen Helden so ziemlich apathisch sind, nur interessiert sind am eigenen Vergnügen. Am eigenen Vergnügen. Genau. Bis vielleicht auf Chris und Damian. Ja, wobei bei Damian kann man das sehen. Also setzt so die Freundschaft zu Chris so ein bisschen aufs Spiel, einfach nur für das Vergnügen mit Alexis. Ne? Und er meint, er könnte Superman mehr oder weniger hinter das Licht führen, indem er Alexis in den Schrank sperrt, obwohl er natürlich damit rechnen muss, dass er weiß, dass sie da ist. Wenn er sie nicht sieht, riecht er sie hat. Dann sagt er auch mal, ich kann sie riechen. Und also dafür, für sein eigenes Vergnügen, setzt er eigentlich sogar die Freundschaft zu Chris dann auch aufs Spiel. Es ist ja ein bisschen mehr als Freundschaft tatsächlich. Ja, es ist eine Bromance, ne, wie sie vorne auf dem Cover auch genannt wird. Eine Bromance. er nennt, ich glaube, Batman oder Damian sagt das auch mal irgendwann zu Chris nach dem Motto, wir müssen nicht in die Justice League, wir sind World's Finest. Genau. Und dann gibt es auch diesen einen Todesfall, ne? Ganz genau, zu Anfang, der ein bisschen der Aufhänger für das Heft ist auch, ne? Genau, wie Megamorpho Selbstmord begeht. Wahrscheinlich auch wieder durch den Einfluss von diesem Ultra-Comics-Heft. Genau. Nee, Madame Merciless, tatsächlich. Also soweit ich wohl sehe, haben wir dieses Heft immer in der Hand. Ja, gut. Das auch, vielleicht ist Dame Mercy ist auch diesen, aus diesem Heft auch entsprungen. Weil, soweit ich das verstanden habe, ist Megamorpho die Freundin von Offspring. Ja, genau, die Freundin von Offspring. Und Offspring ist ein totaler Comic-Nerd. Also Offspring, der Sohn von Plastic Man. Und Offspring ist ein totaler Comic-Nerd. Hat den ganzen Kram zu Hause. Und dann ist sie eben dadurch an dieses Comic-Heft gekommen. Also so habe ich das, dieses Ultra-Comic, so habe ich das zumindest verstanden. Ne? Okay, das würde sehr viel Sinn machen. Ja. Ich glaube, es wird tatsächlich angedeutet, dass Manta von The Just, also quasi aus der dritten Generation, auch dafür gesorgt haben könnte, dass Dame Merciless sich weiter in diesem Universum verbreitet hat. Weil sie auch sagt, oh ja, die graue Lady war da, die Gentry. Ja, genau, und sie kommt auch durch die Tür, was auch wieder ein Motiv ist, was oft wiederholt wird in dieser Geschichte. Es sollte das durch die mit der Gentry in Kontakt gekommen sind, durch irgendwie ein Torportal oder so halt erscheinen. Am Anfang war das ja mit Nix Uatan in diesem Ei. Dann im zweiten Heft ist das Blockbuster, der da in den Tempel reinstürzt. Also quasi The Just, dieses Team aus der dritten Generation, scheint tatsächlich so eine Katastrophe heraufzubeschwören zu wollen. Einzig allein aus dem Grund, dass die mit den anderen Superhelden abhängen können. Richtig. Und was am Ende dann eben passiert, ist, dass so eine ganze Horde Superman-Roboter praktisch anfängt, Unheil zu stiften, ja, gesagt, genau, ein bisschen Terror zu machen. Und durch Alexis Luthor, die, wie Damien sagt, auch eigentlich ganz anders drauf ist. Dementsprechend scheint die Gentry auch schon sie wieder erwischt zu haben. Mhm. Weil ich sehe das einfach so, ich glaube, warum Damien wirklich mit Alexis zusammen ist in diesem Heft, ist, weil sie auch wie er von einem Superschurken abstammt und er sie eigentlich so ein bisschen da integrieren will und ihr auch das Gefühl geben will, dass sie geliebt wird. Und durch diesen Subtext, oder wie das heißt, hat mir dieses Heft auch tatsächlich gut gefallen, weil es halt so viele Schichten hat und Sachen, die du auf den ersten Blick auch wirklich überhaupt nicht rauskriegst. Also es ist also abgesehen davon, dass es halt die ganzen Legacy-Charaktere enthält, einige kannte ich gar nicht, weil ich gar nicht so der Teen Titans Fan bin und viele der Figuren, also allein Sister Miracle war dann ja auch relativ prominent in den Teen Titans später. Also Sister Miracle in dem Fall, Sasha Norman, die Tochter von Shiloh Norman vom zweiten Mr. Miracle. Also viele Figuren waren mir jetzt gar nicht so präsent und ich glaube, als ich The Just zum ersten Mal gelesen hatte, hatte ich auch Young Justice noch gar nicht gelesen. Das habe ich erst später danach geholt. Aber so ein, einfach so ein kleines Wiedersehen zu feiern, einfach auch hier oben mit Miss Martian. Man sieht nur ihren Hintern durchs Bild fliegen. Aber es ist halt Miss Martian irgendwo, ne? Oder ich als Fourth World Fan natürlich Sister Miracle irgendwo zu sehen, ne? Die dann ja auch mehr oder weniger sehr zentral in Morrisons eigenem Werk wieder vorhanden ist, in Seven Soldiers of Victory, in so einer alternativen Zukunft dann auftaucht, die Mr. Miracle dann erlebt. Und natürlich dann auch direkt abstammt von einem Kirby-Charakter, weil Shiloh Norman ja als Kind schon in der Fourth World unterwegs war unter Jack Kirby. Genau. Aber wie gesagt, auch wieder ein typischer Legacy-Charakter, weil Nachkomme von einem Erste-Generation-Charakter, hätte ich was gesagt. Worüber wir noch nicht so richtig geredet haben, sind die Zeichnungen. Ich finde die nämlich auch sehr passend. Die Farben sind alle irgendwie so ein bisschen verblasst, finde ich. Ich finde es, also die Zeichnungen haben mir hier auf der einen Art, also was man versucht hat, war wirklich jedes Heft für sich selber stehen zu lassen, als wäre es eine neue Nummer 1 von einer Serie. Und wirklich zu zeigen, das ist eigenständig, das ist nichts, was es vorher gegeben hätte. Man hätte das Ganze auch von alles, also die komplette Multiversity-Geschichte von einem Zeichner zeichnen lassen. Morrison hat sich dazu entschieden, einzelne Zeichner dann dafür zu engagieren. Und daher finde ich das schon mal sehr gut, dass dieses Heft also optisch auf jeden Fall sehr eigenständig ist. Mhm. Was mir nicht gefällt, ist, dass man also hier ganz offensichtlich versucht hat, das so ein bisschen nach dieser Marvel-Methode zu machen. Also sehr verschobene Kameraperspektiven, eher von schräg unten oder von schräg oben als von vorne. Das ist ja was Marvel eigentlich eher ausmacht. Und das hat mich manchmal so ein bisschen daran gehindert, dieser sowieso schon sehr vielschichtigen, wie du gesagt hast, Story dann auch vernünftig folgen zu können. Und ganz oft bekommt man das also wirklich irgendwo auf der zweiten Ebene im Text erst mit, was damit alles gemeint sein könnte. Und wie ich es zum ersten Mal gelesen hatte, ich war, glaube ich, von keinem anderen Heft beim ersten Mal so komplett überfordert wie von diesem hier. Das hat mich beim ersten Mal definitiv abgestoßen. Und das sind wahrscheinlich auch so die Gründe, warum viele Leute eben sagen, ja, ich verstehe Morrison nicht, ich habe da keinen Zugang zu, das ist mir zu komplex oder das ist nicht, ich kann das nicht erfassen. Ich habe jedes Multiversity ja bestimmt 4 oder 5 Mal gelesen inzwischen. Und auch in der Vorbereitung jetzt eben, habe ich es mir gestern und heute Vormittag nochmal eben einmal durchgeguckt. Also ich habe das also wirklich, die Klamotten also wirklich oft schon in der Hand gehabt. Ich sag mal so, ganz so ganz durchgedrungen wie du bin ich da nicht. Ich hatte da wirklich Probleme, dieses Heft. Also auch in dem Maße zu verstehen, wie du es getan hast, definitiv. Ja, ich bin da auch erst im Internet auf einige Hinweise gestoßen und andere Interpretationen und habe mir dann dadurch das Heft erschlossen. Weil ich glaube, im ersten Moment war ich auch fast ein bisschen enttäuscht tatsächlich von diesem Heft. Ich war nicht enttäuscht, ich war überfordert. Ich war wirklich... Am Ende muss ich sagen, ist es definitiv zumindest auf der gleichen Höhe wie die anderen Hefte auch, wenn nicht ja. sogar so eine Art Geheimtipp. Was ich noch ganz spannend finde, ist so ein Element, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Batman, also Damian kommt irgendwann drauf, dass die Comic-Hefte, die halt in der Wohnung von Negamorpho sind, die da in der Wohnung oder irgendwo auf jeden Fall, kommen die an so einen Stapel Comic-Hefte und finden eben raus, dass diese Comic-Hefte noch nicht mal aus dem eigenen Universum kommen, sondern beispielsweise eben aus Fawcett City, und er sagt, ja, wir haben hier bei uns auf der Erde überhaupt kein Fawcett City. Ja. Ja, woher kommen diese Comic-Hefte? Und das finde ich noch sehr spannend. Und an einer Stelle kommt er auch auf so eine sehr seltsame wissenschaftliche Erklärung, dass diese Hälfte Leute wahnsinnig machen. Der redet da über diesen komischen Pilz, der auch zum Beispiel bei dem Videospiel The Last of Us dafür verantwortlich ist, dass Leute sich in Zombies verwandeln und so. Dieser Parasitenpilz. Ja, genau. Mhm. Ich weiß nicht, ob das wirklich so als mögliche alternative Erklärung gedacht ist oder einfach nur so als Red Herring. Ich denke, das wird ein Red Herring sein, weil man sieht ja in anderen Heften, wie es wirklich gemeint ist. Oder? Ja, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Oder? Nick Suatan, wo er da am Anfang in seiner Wohnung ist und die total unordentlich ist. Ich habe auch die Spekulation gehört, dass er vielleicht irgendwie nicht mehr ganz geistig auf der Höhe ist. Natürlich nicht sein kann, weil er halt in dieses DC-Universum gehört und man ihn als Super Judge und so gesehen hat. Wir sprechen da gleich am Ende nochmal drüber, wenn wir mit dem letzten Heft und der letzten Seite durch sind, weil ich habe da eine ganz andere Interpretation inzwischen. Weiter geht's, da müsst ihr noch was sagen, ansonsten würde ich jetzt zum nächsten springen. Ja, also das müssen wir auf jeden Fall nachher nochmal kurz thematisieren. Machen wir auch. Weiter geht's mit Pax Americana, geschribbelt mal wieder von... Ey, das ist von Morrison geschrieben, ne? Ja! Was eine Überraschung! von Grant Morrison geschrieben und Frank Quitely gezeichnet. Das war im Vorfeld schon ein absolutes Highlight. Also viele Leute haben sich auf dieses Heft, ich glaube 2,5 Jahre hat Quitely daran rumgezeichnet, bis er damit fertig war. Und irgendwann, als er angekündigt wurde... Multiversity erscheint endlich, sagte Morrison dann, ja, Quietly ist auch fast fertig. war auf jeden Fall ziemlich cool. Aber hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, definitiv. Das ist wahrscheinlich das ungewöhnlichste Heft in einem ganzen Event, finde ich zumindest. Das ist Erde 4. Erzählt wie die Watchmen. Praktisch, das war auch ja mein Hook, dass ich gesagt habe, okay, der will Erde 4 erzählen wie die Watchmen, was so ein Zirkelbezug ist, weil Alan Moore viele Figuren in den Watchmen ja auf originalen Erde 4 Charakteren basieren hat lassen, und er wollte eigentlich die Figuren auch verwenden, und DC hat gesagt, ja, nee, dann sind die hinterher so gebrandmarkt, denk mir was Eigenes aus, und so findest du eben in Night Owl findest du eben Blue Beetle wieder, in Rorschach unter anderem auch The Question. Und dann geht das halt die anderen Figuren so weiter. Dr. Manhattan ist quasi Captain Atom und so weiter und so fort. Der Peacemaker, der ist dann in Watchmen, glaube ich, dann der Comedian auch, ne? So ein bisschen. Ja, kann man so sagen, ne? Und hier sind die Figuren aus dem Schalten-Universum also definitiv auch genauso angelegt, als wären sie die Watchmen-Charaktere. Das finde ich in dem Fall auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend. Das Heft ist interessant erzählt und da muss man beim ersten Lesen auch erstmal drauf kommen. Das ist also szenenweise chronologisch rückwärts. Also die Szenen, die hier, die Szene ganz zuerst, die hier stattfindet, also eben das Attentat auf den Präsidenten, extrem blutiges Attentat auf den Präsidenten, was hier eben stattfindet, ist eben die letzte Szene, chronologisch gesehen, ist hier bei der Startpunkt und dann, wenn du ganz am Anfang bist, eben die letzte Szene ist eben chronologisch irgendwo in den 70ern, glaube ich, ne? Ja, die 70er könnte hinhauen. Könnte hinhauen, ne? Ja, ist in den 70ern, 74 stirbt der Vater von dem späteren Präsidenten, genau. Präsident Harley. Du begleitest also praktisch einen Senator, der, glaube ich, erst Senator ist, rückwärts durch seine Karriere. Also eben diesen Senator Harley. Genau. Ich weiß nicht, wie man dieses Heft beschreiben soll. Also mir ist es sehr schwer gefallen, da irgendwie einen roten Faden zu finden, weil es ist einfach sehr, sehr abgehackt. Man muss, wenn man quasi dieses Heft reviewen will, das hat ein anderer, der tatsächlich so eine Analyse geschrieben hat, gesagt, du musst eigentlich von hinten anfangen, wirklich, ja. Und dann in der richtigen Chronologie darüber reden. Also es fängt quasi an mit dem Präsident Harley als Kind, wie er seinen Vater im Kostüm des hellen Yellow Jacket in die Wohnung kommen sieht. Genau. Und ihn versehentlich erschießt. Weil er ihn für einen Einbrecher hält. Sein Vater ist Comiczeichner. Er wollte sich nur die Arbeit angucken und sieht dann eben seinen Vater wieder reinkommen und denkt, er wäre irgendwie ein Einbrecher oder irgendwas. Genau, dann sieht man ihn quasi am Grab seines Vaters, wo er dann Besuch kriegt von dem Superhelden Captain Atom, der chronologisch eigentlich erst viel später entsteht. Zur Erklärung, ich würde Captain Atom vielleicht erstmal an die Seite stellen und über den dann am Ende nochmal sprechen als extra Element, weil der ist so diskussionswürdig in diesem Heft. Was hältst du davon? Können wir auch. Können wir machen, ne? Weil, also in dem Fall siehst du einfach dann einen jungen Ted Kord, der ein bisschen angezogen ist wie, oh Gott, wie ist denn sein Vorgänger? Dan Garrett. Dan Garrett. Also hier hat er noch ein anderes Kostüm an und dann auch noch so ein bisschen altertümlichen Question, der noch einen ganz anderen Mantel anhat, ein ganz anderes Styling hat. Die sind hier also quasi noch in einem Einsatz, verhören einen, das ist nicht ein Drogenabhängigen oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwie so ein Gangster. Ein Dealer, so. Ein Dealer, ja, genau. Dann verhindert der Peacemaker ein Attentat auf George W. Bush. Sieht zumindest fast so aus, als wäre das George W. Bush. Das ist George W. Bush. Nicht. Also der Vorgänger praktisch vom aktuellen Präsidenten, der wird von irgendwelchen nahöstlichen mittelöstlichen ja. Terroristen bedroht und der Peacemaker verhindert eben dieses Attentat und rettet dem also so ein bisschen den Arsch auch. Und dann geht's weiter, dann geht Senator Harley mehr oder weniger in dieses Sanatorium, in dem sich Captain Atom befindet und rekrutiert ihn für sein Superhelden-Team. Ich gehe jetzt einfach nur mal eben diese Szenen durch, ne? Dann gibt es sozusagen die erste große Präsentation. Dieses, ja, wählt Harley und ich habe ein Superhelden-Team. dann gibt es wieder einen relativ modernen Einsatz von Question. Da wurde er auch schon aus dem Team wieder geworfen, den Pax Amerikaner. Genau, Team rausgeworfen. Ist das ja eigentlich der Iron Hand, ja, ne? Das ist Sarge Steel. Das ist Sarge Steel, okay. Schon bei auch ein Schaltencharakter, richtig. Das ist so ein Element, das ist immer wieder so reingestreut. Nämlich, dass der Peacemaker ja am Anfang eben dieses Attentat verübt und immer wieder reingestreut ist eben dieses Verhör mit ihm. Das sieht man hier also, glaube ich, schon zum zweiten oder dritten Mal, dass die ihn also ziemlich zusammenkloppen. Wobei ich es interessant finde, für wen Sarge Steel eigentlich arbeitet. Dann kommt so eine Szene, die mich sehr an die Watchmen-Szene erinnert hat. Eben die Mutter von Slick Spectre auch. Das ist so eine ähnliche Szene, die hier stattfindet eben so. Mit Nightshade. Nightshade, genau in dem Fall. Dann kommt so meine Lieblingsszene, da nutzt man dann also die Kräfte von Captain Atom aus, um so ein Paralleluniversum zu erreichen und so ein Wurmloch zu erschaffen. Und Captain Atom verschwindet. Wohin wohl? Kommen wir dann auch gleich nochmal zu. Dann gibt es halt noch weitere Superhelden-Einsätze. Ja, und dann gehen wir eigentlich eher so in die Nachbetrachtung dieser ganzen Ereignisse, dass die Regierung dann eben auch ein Statement dazu abgeben muss. Der Peacemaker wird dann abgeführt, eben auch mit diesen Blutspritzern auf dem Logo. Eine Nachtigall, ich höre dir trapsen, eben auch so ein bisschen wie Watchmen angelegt. Und dann gibt es eben erst das Attentat auf den Präsidenten. Es gibt bei den Watchmen gibt's ein Heft, das ist relativ in der Mitte von diesem ganzen Run, das ist in sich gespiegelt. Nämlich also vom Seitenaufbau, von der Koloration, von den Dingen, die in den Panels passieren. Das ist hier nicht so konsequent gelöst, aber Dinge, die am Anfang des Heftes passieren, spiegeln sich auch so ein bisschen gegen Ende. Also eben, dass Man sieht immer wieder Tauben, also weiße Vögel in diesem Heft. Der Vater von vom Senator Harley hatte eben zwei Tauben in seinem Käfig, die Federn werden mit Blut bespritzt, wenn er seinen Vater anschießt. Und später hat der Peacemaker eben dann auch tatsächlich Blutspritze auf seinem Taubensymbol, weil er ist ja der Peacemaker. Das ist also, diese Tauben kommen halt immer wieder in dieses in diesem Heft vor, im Pax Americana, der Frieden in Amerika, der amerikanische Frieden, wenn man so möchte. Und das ist ein Element, was halt hier immer wieder vorkommt, dieses Symbol der Friedenstaube. Später eben auch diese Szene, wenn Captain Atom mit dem Senator, noch Senator dann im Park unterwegs ist, dass man eine Taube sieht, wie sie sich so eine Motte aus oder so eine Libelle aus der Luft, Luft packt und dann eben mitnimmt und frisst. Also diese Tauben hat man immer, immer wieder, und das ist meiner Meinung nach schon ein relativ sich wiederholendes Element, eben auch vor allem, weil diese beiden Tauben in diesem Käfig auch irgendwann freigelassen werden. Ne, in diesem Hauptquartier der Pax Americana, und auch da wieder Blut spritzt und auch wieder Federn herumfliegen. Was immer wieder gemacht wird, und das fand ich sehr beeindruckend, ist, es wird also ein Raum gezeichnet, also du hast einen feststehenden Raum, aber dieser Raum ist eingeteilt in Panels, und die Figuren bewegen sich innerhalb von Panel zu Panel durch diesen Raum, und der Raum ist aber statisch und wird einfach nur durch Panels aufgeteilt, und das wird irgendwann auf die Spitze getrieben, eben auf dieser großen Doppelseite mit den, ich glaube, was 32 Panels oder sowas, wo der Raum eben auch statisch ist. Insgesamt, das alles ist ein Raum, und du hast drei verschiedene Geschehnisse zeitgleich, nicht zeitgleich, aber zeitversetzt, die hier stattfinden. Einer morgens, einer nachmittags, einer bei Nacht. Sodass man sich als Leser eigentlich selber rausfinden muss, wo befindet man sich jetzt hier zeitlich. Das ist ziemlich schwer. Und ich habe mehrere Versuche gebraucht, wirklich rauszufinden, okay, was gehört zusammen. Gott sei Dank gibt man da mit der Koloration, gibt man da ein bisschen Hilfestellung. Das hilft da also schon. Mit verschiedenen Lichtverhältnissen und verschiedenen Figuren, die natürlich dann im Raum rumlaufen und Dingen. Aber das ist, glaube ich, für jemanden, der mit Comics nicht so gut vertraut ist, glaube ich, schon durchaus ein Problem. Kann ich mir vorstellen. Also interessant zum Beispiel schon allein an dem Titel des Heftes, finde ich, die Worte Pax Americana. Damit wird ja quasi auf den Pax Romana, ich glaube, so hieß das, angespielt. Also quasi die römische Politik damals, dass Rom sich konstant im Krieg befindet, aber dadurch innerhalb des Landes halt Frieden herrscht. Dass quasi die Aggressionen so ein bisschen nach außen getragen werden. Ja. Ich glaube, das beschreibt auch so ganz gut die Politik von dem Präsident Harley mit seinem Superhelden-Team, das dann halt auch in andere Länder teilweise geht. Wird zumindest so angedeutet und dort Terroranschläge und so verhindert. Das beschreibt ziemlich genau die aktuelle Außenpolitik der USA, wie sie schon seit dem Anschlag auf das World Trade Center stattfindet, was hier auch zitiert wird. Also Captain Atom baut praktisch an die Stelle, wo die beiden Türme gestanden haben, jetzt drei Türme hin. Mit seinen Kräften, genau. Genau, ja, und dann, was ich ansprechen wollte, war diese komische Formel, die der Präsident Harley findet oder bekommt von Captain Atom. Quasi, was so eine Art MacGuffin ist, womit er dann in die Zukunft blicken kann. Merkt halt einfach, dass irgendwann irgendetwas tatsächlich schief läuft, auch mit seiner Art, den amerikanischen Traum halt zu verwirklichen und so. Und es wird sehr stark angedeutet, dass er tatsächlich das Attentat auf sich selbst selber angeordnet hat und dann nachher von Captain Atom will, dass er ihn wiederbelebt. Dass dadurch durch diesen Akt das ganze Universum auf eine Art erneuert wird und dadurch unschuldiger und reiner wird, weil du merkst die ganze Zeit, die Helden in diesem Universum sind nicht wirklich so strahlende Vertreter von Wahrheit und Gerechtigkeit. Das sind genau solche gebrochenen Figuren, wie sie auch in den Watchmen-Heften sind. Also Blue Beetle ist so ein neureicher Fuzzi, der eigentlich nichts Besseres mit seinem Geld anzufangen weiß, als sich irgendwelche Gadgets zu bauen. Ja, weiß ich nicht. The Question ist Rorschach irgendwie. Das ist also wahrscheinlich noch mehr Rorschach als Rorschach. Ich habe keine Ahnung. Hat mich auch übrigens sehr an den Question aus der Justice League Zeichentrickserie erinnert. Der hat so eine ganz ähnliche Art gehabt. Musste da immer an diese eine Folge denken, wie er dann in dieses Institut einbricht, so einen Mülleimer in dem Fenster einschmeißt, dupdi-dupdi-du, da reinläuft und alles. So ist der einfach drauf, sehr stumpf und immer so einen blöden Spruch auf den Lippen, total wortreich und labert und labert und labert und das zerfließt alles und es ist, irgendwann sieht man die Worte nur noch hinter ihm, weil es sowieso egal ist, weil er nur noch labert und das ist total abgefahren. also auch wie Rorschach fast, genau, dass man eben auch so diese zwei Generationen hat, ne? Also im Judo Master, der noch das alte Kostüm hat, Nightshade mit dem alten Kostüm, Ted Kord mit dem alten Kostüm, fand ich sehr schön. Auch so eine Figur wie Judo Master nochmal irgendwie zu sehen, habe ich auch sehr gefreut. Und das ist eine der Figuren, die so unter Schreien in der Crisis on Infinite Earth, da so, L4, Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist der Vice President Eden, der Vater von Nightshade. Mhm. Weil der ist so ein bisschen, ja, so ein korrumpierendes Element wieder, der quasi die ganzen Versuche von Präsident Harley dann quasi versucht zu vereiteln. Okay. Mehr oder weniger. Man kann es zumindest so interpretieren. Am Ende redet er zumindest sehr deutlich darüber, dass er dieses ganze Superhelden-Zeitalter ein für alle Mal beenden will und quasi Amerika wieder zurückholen will zu der guten alten Politik in Anführungsstrichen. Wobei er natürlich dann auch derjenige ist am Ende, der so ein bisschen ins Kreuzfeuer gerät, auch so ein bisschen verdächtig ist dafür, diesen Anschlag geplant zu haben. Ne? Durchaus, weil er natürlich auch politisch auf der genau anderen Seite steht. Allein dadurch, dass das Heft ja auch mit ihm startet und er eben auch bei diesem Verhör dabei ist. Ne? Dadurch ist er ja natürlich auf der Liste der Verdächtigen schon relativ weit oben. Naja, vielleicht hat Präsident Harley das ja auch genauso eingeplant. Er kann ja immerhin in die Zukunft sehen. Was tatsächlich ziemlich schwer zu interpretieren und teilweise ein bisschen verwirrend, finde ich. Wo ich immer gerätselt habe, war tatsächlich Sarge Steel, der immer so ein bisschen so die ganzen Pläne verdeckt, quasi so hinten an aufräumt für die Leute, die da ihre Intrigen spinnen. Der den Peacemaker später verhört, der diese Wissenschaftler, die Captain Atom wegteleportieren, umbringt. Und ich frage mich die ganze Zeit, für wen arbeitet der eigentlich? Ist das der Handlanger von Vice President Eden oder arbeitet der für Präsident Harley, nur für dieses Pax-Institut? Ich meine, ein Element, was man jetzt hier, also in anderen Heften ist das wesentlich vorherrschender. Was man in diesem Heft so überhaupt nicht hat, ist eine direkte Anspielung auf die Gentry. Ne? Und das heißt, du wirst definitiv mindestens eine Figur haben, die dann eben auch so dieser Avatar für die Gentry ist. Mhm. Und ich meine, du hattest ja dann auch angemerkt, dass es meistens die Leute sind, die durch irgendwelche Türen kommen. Und jetzt blätter ich mal eben durch. Wer kommt denn hier durch die Tür? Hoch, was kommt von draußen rein? Das könnte Captain Atom sein. Captain Atom geht aus einer Tür raus. Ne, also es könnte, das ist wahrscheinlich... Hier ist das Nightshade, die aus so einem Gang rauskommt. Ja. Das könnte gut Vice President Eden sein. Blätter mal an den Anfang, wo der mit Nightshade durch das Institut läuft. Also quasi die Basis von den Pax Americana. Ich glaube, da geht er durch mehrere Türen. Ja, wir sind in dieser Halle, dann gehen die halt diesen Gang runter. Mhm. Ja, es ist schwer zu sagen. Also die gehen schon durch mehrere Türen durch. Müssen sie ja auch. Ansonsten kommen sie aus dem Bums ja auch nicht raus. Ist schwer zu sagen, weil die Anspielungen auf die Gentry hier also praktisch nicht vorhanden sind. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also in anderen Heften so direkte, tatsächlich auch körperlich vorhandene Mitglieder der Gentry zu haben. Und hier eigentlich so überhaupt nichts. Also das ist sehr eigenständig, dieses Heft in dem Fall. Mhm. Obwohl Captain Atom, das sehen wir dann gleich nochmal, eine ganz andere Rolle noch hat. Und den als Mitglied der Gentry zu sehen, fände ich ein bisschen schräg. Nicht unbedingt Mitglied der Gentry, aber jemand, der von der Gentry manipuliert wird. Ja, genau. So war das auch gemeint. Können wir jetzt nicht mehr eruieren, haben wir jetzt nicht vorbereitet. Ansonsten ist es vielleicht der Vater, der guckt durchs Fenster. Keine Ahnung. Nein? Ansonsten hast du hier eine Szene mit dem Senator als Kind und er geht durch eine Tür in das Zimmer, in das Studio seines Vaters. Also relativ zum Ende des Heftes, also chronologisch am Anfang. Er ist die erste Figur, die durch eine Tür geht in diesem Heft. Also und er ist jemand, der seinen eigenen Vater erschießt. Richtig. Und der quasi, weil Yellow Jacket wird ganz am Anfang so als der ideale amerikanische Held beschrieben. Also der erste wirklich vernünftige Vigilant. Ne? Mhm. Was du in dem Heft ganz häufig hast, ist diese Ellipse. Also dieses Unendlichkeitszeichen. Damit hört das Heft praktisch auch auf. Also die Maske seines Vaters verdreht sich zu einer 8. Mhm. Auch so dieses Element, das dann wieder sehr, sehr stark gespiegelt wird. Das hast du dann in der Mitte der Geschichte, immer diese Blätterei. Genau. In der Mitte der Geschichte hast du eben auch diese 8 Das ist diese Seite, wo man diese total aufgeschlagene und blutende Lippe von Peacemaker sieht. Oben und unten noch die normale Handlung. Und du hast also praktisch hier wirklich, das ist die 8. So muss man das sehen. Ne? Von den Panels. Von den Panels her. Ne? Hier ist die 8. Also ziemlich genau, das ist tatsächlich ziemlich genau die Mitte der Geschichte. Da drehen sich dann auch tatsächlich die Ereignisse ein bisschen um. Das ist also wieder sehr geschickt gelöst, auch von der Panel-Aufteilung. Ich denke, so ist das auch gemeint. Weil ansonsten hätte man die Panels so nicht aufgeteilt. Gut, hast du noch was anderes außer Captain Atom? Nur noch einen Nebenplot, den man auch leicht überblättern kann, wenn man nicht genau aufpasst und die Geschichte wirklich langsam liest, ist, dass Peacemaker sich die Formel dieser, ich glaube, Algorithmen oder so wird das irgendwann mal genannt, aneignen will. Deshalb wird später auch seine Freundin ermordet von Sarge Steel. Oder jemanden, der zumindest so aussieht wie Sarge Steel. Das ist diese Szene, wo er dann, wo noch zwei andere Handlungen eben passieren und er dann nachts dann eben da unterwegs ist. Das ist, glaube ich, dieses Hauptquartier auch tatsächlich. Genau. Also wirklich wieder ein sehr gehaltvolles Heft mit etlichen Interpretationsmöglichkeiten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir über Captain Atom reden dürfen. Man sieht ihn am Anfang des Heftes hinter dem an einem Grab stehen. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, dass Captain Atom am Anfang des Heftes durch die Zeit nach vorne gezogen wird. Das ist die eine Möglichkeit. Und ich meine, der ist wie Dr. Also habe ich jetzt gerade Dr. Manhattan oder Captain Atom gesagt? Ich weiß es gerade gar nicht. Captain Manhattan. Captain Manhattan wird dann also praktisch eventuell wirklich zeitlich nach vorne geschoben, taucht zumindest kurz hinter ihm auf, um sich das anzugucken. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Harley, also der spätere Präsident Harley, da wirklich, ich sag mal so ab 1974 sitzt, irgendwann als junger Mann anfängt da zu sitzen und also vermutlich ein Jahr zumindest oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht, also zumindest so lange, wie es halt dauert, wie ein Jugendlicher auszusehen, bis man aussieht wie Jesus, keine Ahnung. Und da gibt's diese eine Seite mit diesen ewigen kleinen Panels und wahrscheinlich ist das der Moment, wo er diese Weltformel entdeckt, keine Ahnung. Genau. Und man fragt sich, okay, wie lange sitzt er da jetzt? Und er sitzt da also definitiv bis zum Jahre 1989, weil man sieht als letztes kleines Panel den Fall der Berliner Mauer. Ne? Und dass er also bis zum diesem Punkt, also wirklich zumindest ein Jahr, sag ich jetzt mal, weil man sieht so vier Panels mit so drei Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter, eben auch mit so einer Uhr im Hintergrund, mit so einer Kirchenuhr im Hintergrund symbolisiert. Also ein Jahr sitzt er da zumindest und bekommt dann irgendwie diesen totalen Durchblick. Und meiner Meinung nach ist das wirklich Captain Atoms Geschenk an ihn. Weil er sagt dann auch, the door has one side and opens both ways. Ne? Was ein Zitat aus Ghostbusters ist, glaube ich. Tatsächlich? Ja, cool. Glaube ich zumindest. Es ist fast so wörtlich. It's a doorway and it goes both ways. Es könnte, cross the streams! Es könnte bedeuten, dass quasi Präsident Harley wirklich der Agent der Gentry ist, beziehungsweise von denen manipuliert wird. Captain America, ich wollte Captain America sagen. Wenn man hört es. Captain Atom gibt ihm wirklich nochmal eine Möglichkeit, das, was er angerichtet hat, quasi wieder gut zu machen. Genau. So sehe ich das. Gut, weiter geht's mit Captain Atom. Man sieht ihn das nächste Mal, sieht man ihn. Das nächste Mal, also das Mal davor, wo man ihn sieht, sitzt er im Park und wird eben von so ein paar Wissenschaftlern untersucht und man merkt so, dass er diesen Unfall, den Captain Atom im Silver Age hatte und eigentlich so ein strahlender Held daraus wurde, dieser Captain Atom hat das nicht ganz so gut überstanden. Er ist ein bisschen verrückt geworden, glaube ich. Ne? Also man könnte ihn ganz gut als einen Autisten bezeichnen. Ich glaube, das ist so das, was er so übrig bleibt. Also so sehr, sehr unfokussiert, nicht so wirklich in der Lage wahrzunehmen, was um ihn herum passiert. Man gibt ihm dann irgendwelche Dämpfer, damit seine Kräfte ein bisschen unterdrückt sind. Mhm. Und die Wissenschaftlerin oder die Doktorin, so muss man es sagen, warnt Senator Harley eben auch, ja, passen Sie auf, wenn seine Art zu sprechen so ein bisschen aus der Reihenfolge gerät, wirken die Dämpfer nicht mehr und wir müssen uns in Acht nehmen. Im Hintergrund sieht man dann auch irgendwie zu Stein gewordene Leute, die flüchten. Also er hat wahrscheinlich gerade schon wieder die Kontrolle über sich verloren gehabt. Irgendwann passiert das tatsächlich, dass also er spricht und er ist nicht mehr bei der Sache und die Ärztin sagt so, oh, wir sind, er ist Gouverneur, sehe ich gerade, er ist nicht Senator, er ist Gouverneur. Es ist soweit, seien Sie vorsichtig. Und was ich ganz spannend finde, ist, so wie man das Heft Szene für Szene rückwärts lesen kann, kann man die Seiten mit Captain Atom Sprechblase für Sprechblase rückwärts lesen, Panel für Panel. Das macht noch so halbwegs Sinn. Und es gibt eben diese eine Szene, Captain Atom sitzt dann auf dieser Parkbank, es kommt ein Hund nach dem Motto, ja, Therapie mit Tieren und so weiter und so fort. Und er möchte wissen, wie dieser Hund funktioniert und nimmt ihn mit seinen Kräften auseinander. Und hat so diese total creepige, dieses total creepige Panel mit dieser, dem Gerippe, mit den Muskeln, mit dem Gehirn und den ganzen Gedärmen dieses Hundes da im Bild fliegen. Und wenn er diese Szene rückwärts liest, untersucht er eben diesen Hund und setzt ihn dann praktisch wieder zusammen und sagt, hello! Ne? Also nicht nur begrüßt nicht nur den Hund, als er in der Luft fliegt, sondern begrüßt ihn auch wieder, als er ihn zusammensetzt. So, und das lässt sich eben auf beide Arten lesen. Und Dr. Manhattan bei den Watchmen sagt auch tatsächlich, dass er Zeit ganz anders wahrnimmt. Also es gibt für ihn gar nicht so ein Jetzt, sondern es gibt eher so ein Alles für ihn. Warum soll Captain Atom hier eine Ausnahme sein? Vor allem, weil auf der Seite davor, letztes unteres Panel, Captain Atom steht da und sagt, warum bin ich jetzt in der Zukunft? Mhm. Ne? Das heißt, er springt wirklich, springt auch wirklich selber gedanklich durch die Zeit. Und das ist ganz, also da, wo er eigentlich gerade noch mit Governor Harley geredet hat, ist er jetzt schon wieder bei dieser Vorstellung. Mhm. Interessant finde ich auch die Szene mit dem Hund, weil da natürlich auch wieder so Bezug drauf genommen wird über das Dekonstruieren von Comic-Geschichten, von quasi den ganzen Abgesängen, die man halt auf das Comic-Genre mittlerweile kennt, eben halt auch wie Watchmen, ja, wo halt wirklich Comic-Geschichten auseinandergenommen werden, die Themen und Motive in diesen Geschichten wirklich auch ins Gegenteil verkehrt werden, teilweise, weil sie halt als kindisch betrachtet werden. Und wie Grant Morrison das hier wirklich anspricht, ist auf eine Sicht auch schockierend, weil er so ein großer Tierliebhaber ist. Mhm. Dann sieht man auf einmal da, wie ein Hund brutal auseinandergenommen wird. Also das macht die Szene auch nochmal extra schockierend. Das nächste Mal sieht man, oder das Mal davor, sieht man Captain Atom dann eben in diesem Versuch, wie er dann in dieser Maschine ist und dann eben durch dieses Portal verschwindet. Da man ihn ja sowieso schon zeitlich immer rückwärts gesehen hat, gehe ich davon aus, dass er jetzt an einem Punkt ist, ja, ein Stück weit noch weiter in der Vergangenheit, in Anführungszeichen. Also nicht in seiner Vergangenheit, aber in unserer Vergangenheit. Und in meiner Interpretation landet er nach diesem Happening tatsächlich in der Final Crisis. Weil du siehst ihn in der Final Crisis auch in Superman Beyond 3D. Ich suche mir mal eben die Seiten raus. Superman kann in den ersten paar Szenen, wo die beiden sich begegnen, kann er noch ganz normal mit Adam reden. Und das ist alles überhaupt gar kein Problem. Und irgendwann sagt Captain Atom dann eben sowas wie, er ist also eher noch wieder weiterhin dieser, es gibt auf jeden Fall die Szene, wo halt diese ganzen Supermänner, also relativ, also hier siehst du es ganz deutlich, ne? Also Superman und Captain Atom eben nebeneinander und er macht noch einen ganz normalen, vernünftigen Eindruck und dass man eben mit ihm auch noch normal kommunizieren kann. Und im Laufe der Geschichte verliert er halt immer weiter den Bezug zu dem, was passiert. Und er sagt, glaube ich, auch irgendwann, ich finde jetzt gerade die Sprechblase jetzt tatsächlich nicht, dass seine Dämpfer, seine Medizin gerade die Wirkung verliert. Und erst da kann er wirklich sein komplettes Potenzial auch ausnutzen, verschmilzt Superman und Ultraman eben zu dieser einen Identität, dieser Polarität, dieser Dualität. Mhm. Entschuldigung. Und später sagt er auch, dass er unbedingt in sein Universum zurück muss. Wo ich dann halt auch annehme, das hängt zusammen mit dem Plan von Präsident Harley. Genau. Was halt diese Teleportation in diesen Hadron Collider oder wo er da auch immer ist, halt ein Versuch war von Eden oder sonst wen ihn halt mehr oder weniger aufzuhalten. Richtig. Hast du noch irgendwas zu diesem Heft zu sagen? Weil ich glaube, dass es jetzt tatsächlich bis jetzt längste Besprechung eines Multiversity-Heftes ist bis jetzt. Ich bin durch. Du bist durch. Don't worry if it doesn't make sense. Don't worry if it doesn't make sense. I should know better after all. Ja, als nächstes Heft, The Multiversity. 40 Pages of New Thunderworld Adventures! By Grant Morrison and Cameron Stewart. Ach, guck mal, Werbung für Konstantin. Lass mal gucken. Ach, nee, abgesetzt. Never gets old. So, das ist ein Captain Marvel-Heft. Ich halte mich mal einfach zurück. Max, rede ich jetzt eine halbe Stunde. Bitteschön. Ja, also die Story fängt an auf dem Rock of Eternity. Ich muss da mitblättern, Entschuldigung. Mit dem Zauberer Shazam. Der übt gerade seine allwissende Narrator-Stimme und guckt dann auf einmal in den Kalender und sieht da ein achter Tag. Ein Savannah Day. Das ist Framstag. Das ist Framstag. Genau, ein Savannah Day. Ja, kurz darauf wird dann der Rock of Eternity von den Savannahs angegriffen. Also ich finde die Kinder von Savannah so großartig, ne? Diese beiden Geschwister, die also wirklich genauso hässlich sind. Und dann der eine Bruder, der so voll der Sunny Boy ist. Und ich liebe das einfach. Da gab es ja eigentlich noch ein weibliches Gegenstück zu ihm namens Beautia oder so. Genau. Die kommt ja auch im Power of Shazam vor. Beautisha hieß sie, glaube ich. Beautisha. Irgendwie sowas, ja. Aber wir schweifen ab. Mal wieder. Ja, auf jeden Fall, Dr. Savannah hat in dieser Captain Marvel-Geschichte Suspendium bekommen von seinen alternativen Counterparts aus dem Multiverse und dadurch konnte er halt einen achten Tag errichten im Universum, an dem er tatsächlich gegen die Marvel-Family gewinnen kann. Weil am Framstag, das ist Freitag und Samstag, gibt es die besten Sonderangebote bei Netto. Nicht? Ja, auf jeden Fall irgendwann fängt die Handlung dann wieder an bei Billy Batson, der gerade für Wiz Live berichtet, während die ganze Zeit tatsächlich durcheinander gerät. Kurz darauf wird er dann von seinem Gegenpart aus der Zukunft gewarnt, den halt auch, was sagt er ihm eigentlich genau, du bist gerade an der Stelle. Das war hier vor, ne? Ich bin du von morgen, du musst Captain Marvel warnen, er ist, hat Schwierigkeiten. Und dann ist auch schon wieder vorbei. Also er kann eigentlich nicht viel was sagen. Genau, und er zeigt ihm diesen Kristall. Genau. Halt dieses Suspendium, durch das halt die Savannahs mit der Zeit ihre Späße treiben können. Ja, kurz darauf wird Billy dann auch schon von der Savannah-Family angegriffen. Dr. Savannah hat es geschafft, durch eine wissenschaftliche Formel halt seiner Familie die gleichen Kräfte oder ungefähr die gleichen Kräfte wie die Marvel-Family zu geben. Hier haben wir wieder eine Formel. Ja, Billy verwandelt sich in Captain Marvel. Es wird gekämpft. Auch sehr toll dargestellt. Ja. Dann irgendwann kommen die Lieutenants Marvels dazu, die dann noch gegen die Monster Society kämpfen müssen. Also eine abgewandelte Form von der Monster Society, die dann tatsächlich eher aus riesigen Monstern besteht. Also erkannt habe ich eben dieses Krokodil E-Bag. Das ist Mr. Mind und Mr. Atom. Aber wer ist diese Wolke? Die Wolke kannte ich nicht. Du bist der Shazam-Experte hier bei uns. Die Wolke habe ich, glaube ich, auch nicht erkannt. Ich weiß noch, dass der graue Kerl nicht E-Bug ist. Das ist noch ein anderer obskurer Marvel-Fan-Charakter. Es ist halt wieder Blockbuster, mein Gott. Sieht so aus, ja. Es ist aber nicht. Kann nicht Blockbuster sein, weil wir sind hier auf Erde 5, genau. Ja, aber hier, Tawny ist mit dabei. Dann hast du Onkel Marvel. Und die anderen drei Kerle, die ich nicht kenne, wahrscheinlich auch irgendwelche Charaktere, die mal irgendwann in den Captain Marvel Comics aufgetaucht das sind. Das ist Hillbilly heißt der eine, Fat Billy und noch ein Billy, Tall Billy, genau, das war, die waren aus diesen Captain Marvel Collection Dingens da, Anniversary. Das ist die Geschichte, wo die anderen Billy Batsons auftauchen und wir dann auf einmal zum ersten Mal drei Captain Marvels haben. Okay. Oder das sind eigentlich nur Typen, die dazu gehören, weil sie auch Billy Batson heißen. Ach, die Geschichte? Ja. Ja, ich erinnere mich, tatsächlich. Das sind die. Ah ja, okay. Ja, dann weiß ich auch, wenn, dann kann ich die auch endlich zuordnen, weil das waren für mich jetzt so drei Flecken, die ich im Kopf hatte, wo ich nicht wusste, was das soll. Ich habe die zuerst auch nicht erkannt. Ja, stimmt. Oder deshalb recht. Ist es gut, dass ich solche Sachen im Internet nachgelesen habe. Und dass du es ein bisschen, dass du Captain Marvel aufmerksamer liest als ich, weil dieses dicke Jubiläums 75 Jahre Captain Marvel Ding habe ich also schon mit Spannung, aber dann auch mit etwas Gleichgültigkeit gelesen. Es waren ein paar ganz nette Geschichten dabei, durchaus doch. Ja, irgendwann ist die Lage dann unter Kontrolle mehr oder weniger und Captain Marvel geht dann in die U-Bahn, wo er ursprünglich zum Rock of Eternity gekommen und das ist. Und das ist also wirklich diese Doppelseite mit diesen ganzen U-Bahn-Waggons. Ich meine, diese U-Bahn, die sieht man ja am allerersten Captain Marvel aus den 40er Jahren schon. Das ist ja ein ganz altes Element. Aber hier so eine Doppelseite zu haben, wirklich in diesem Pop-Art, wirklich was also auch an die damalige Zeit erinnert. Das ist also, ich habe das Heft damals gelesen und ich weiß noch, dass ich mir noch eine neue Unterhose gebraucht. Also das ist super. Also das ist optisch, also das hat mir so gut gefallen. Ich stehe sowieso auf diese dicken Punkte überall. Ne, diese Pop-Art-Stil und man hat es also hier wirklich geschafft, so einen Bezug zu früher herzustellen. Mhm. Ja genau, dann kommt Captain Marvel halt zum Rock of Eternity, der auch schon von Sylvanas Robotern bevölkert ist und quasi gentrifiziert wurde, in ein riesiges Büro verwandelt worden ist. Ja, da haben sie vorher schon so Platten ausgelegt und also diese etwas sehr unförmige Höhle dann wirklich zu so einem Kasten gemacht und so ein Labor, wie du schon genau richtig sagtest. Was ich auch ganz witzig finde, ganz zu Anfang, dass er wirklich auch mit so einem Todesstern-ähnlichen Rock of Eternity dann also hinfliegt und den eigentlichen Rock of Eternity dann übernimmt, genau. Der hat auch viel von Dr. Evil so aus dem Powers-Film. Schon ein bisschen, ja, so dieser verrückte Wissenschaftler. Ja. Und an diesem Projekt arbeiten Alan und Parson und wir nennen es das Alan Parsons Project. Oh mein Gott, ich liebe Austin Powers. The so-called Laser. Vor einiger Zeit mal den ersten Film gesehen, der war richtig gut. Ich glaube, das war das sogar, der kam, glaube ich, sogar daher. Vielleicht der zweite Film, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist egal, die sind alle drei. Egal. Auf jeden Fall, Dr. Sylvana verwandelt sich dann in Black Sylvana. Genau. Also quasi eine Mischung aus Black Adam und Dr. Sylvana und hat zusätzlich noch das Zepter von Shazam. Wobei es gab doch auch mal Sylvana in irgendeinem DC Comics Presents, der dann eben auch Captain Sylvana hieß, glaube ich, tatsächlich. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass er die Kräfte von den Marvels kriegt. Ich glaube, in Brave and the Bold kommt das auch mal vor, in der Zeichentrickserie. Ja, aber ich meine, dass das Heft, was ich jetzt meinte, kam irgendwie aus den späten 80ern oder so. Das war so ein Crossover mit Superman und Billy Batson, glaube ich. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Entweder war es ein Annual und es war in diesem Sammelband drin oder es war irgendein DC Comics Presents aus den 80ern. Da bin ich mir gerade unsicher. Aber er sah auf jeden Fall nicht so aus wie hier. Also, es war nicht so dieser Black Adam-Verschnitt auf jeden Fall. Ja, irgendwann versteht Billy Batson dann aber die Nachricht von seinem Zukunftsgegenstück. Ich glaube, er nimmt dann auch das Suspendium und reist dann wirklich in die Vergangenheit. Ja. Und eigentlich das Einzige, was er im Endeffekt machen musste, war die Marvel-Family zu benachrichtigen, weil es kommt raus, dass die Counterparts von Dr. Sylvana ihn verraten haben, oder dass sein Tag, an dem sein Sylvana-Day, der Tag, an dem er gewinnen kann, nur 8 Stunden dauert. Ja. Und seine Zeit ist abgelaufen. Das ist super. Ja, und dadurch kommt es halt quasi zum perfekten Happy End. Was ich in dem Heft interessant finde, ist, dass die ersten 4 Hefte eigentlich relativ eigenständig waren und gar nicht so viel miteinander zu tun hatten. Jetzt ab diesem Captain Marvel Heft bekommst du Dr. Sylvana als feste Größe in die Story. Und er taucht halt dadurch, dass er eben als einer der wenigen Wissenschaftler im DC-Multiverse wirklich dieses Konzept des Multiverses auch verstanden hat und eben Kontakt zu seinen Counterparts hat, bekommst du halt in den anderen Universen immer mal wieder mit Dr. Sylvana zu tun. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass du also ab diesem Zeitpunkt endlich auch einen greifbaren Willen hast. Also dass es jetzt nicht irgendwie so ist, als hättest du die Gentry immer so im Hintergrund und weiß eigentlich gar nicht, ob die jetzt aktiv ist oder ob die nur irgendwie so ein bisschen manipuliert, sondern du hast zum allerersten Mal wirklich greifbar jemanden, der gegen die guten Anführungszeichen arbeitet und wirklich was Handfestes wirklich tut, weil er möchte ja das Multiverse regieren. Und das ist ja sein einziges Motiv in diesem Heft. Und das merkt man dann später, und dass er, um dieses Ziel zu erreichen, natürlich auch noch ganz andere Sachen macht, da kommen wir dann aber gleich nochmal zu. Was mich noch ein bisschen verwirrt hat an dem Heft ist, gegen Ende sagt Captain Marvel einmal, Wissenschaft und Magie ist nur das eine und dasselbe, aber zwei Seiten einer Münze. Das ist quasi so eine ganz verwirrende Aussage. Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Ob das dann wirklich nur Morrison ist als der verkorkste Okkultist, der dann irgendwie nach seiner eigenen Weltsicht Berechtigung geben will, oder ob das irgendwie eine tiefere Bedeutung hat. wenn du dir aus den 2000er anguckst, Trials of Shazam, da hast du also diese ganzen mythologischen Götter, die teilweise die Erde kontrollieren, der Erde helfen und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich teilweise, also ich glaube Atlas ist das, der dann diese Maschine bedient, um so die ganzen kleineren Katastrophen zu verhindern. Und das ist halt wirklich so ähnlich wie Cerebro, der ist komplett verkabelt. Mhm. Aber Atlas ist ja eine ganz, ganz alte, ureigene griechische Figur, ich glaube schon, ne? Atlas kommt aus der griechischen Mythologie, ja. Ne? Und das hat ja so mit, Wissenschaft erstmal so gar nichts zu tun. Atlas ist ja der, die Erde auf den Schultern trägt, richtig, ja. Ne? Und hier ist es also tatsächlich so, er trägt die Erde so auf den Schultern, dass er also diese ganzen kleinen Katastrophen mit seinen Gedanken praktisch verhindert. Und das eben mit so einer ziemlich krassen Maschine. Also da hat man schon angefangen zu sagen, so ja, Magie, Wissenschaft, das ist schon relativ ähnlich. Und wie ist es im Marvel-Filmuniversum? Die Asgardier sind da so hoch entwickelt, dass es uns wie Magie vorkommt. Ne? Also die Interpretation hat man da also auch reingebracht. Und im Grunde genommen ist es so, dass Sivanah und Marvel oder Sivanah und der Zauberer Shazam eigentlich immer so wirklich zwei sehr entgegengesetzte Dinge waren. Also natürlich ist der böse Wissenschaftler schon so ein Archetyp an Comic-Bösewicht. Eben auch der erste Bösewicht in den Superman-Comics war ja Ultra Humanoid. Nicht eben Lex Luthor, wie man im Allgemeinen immer mal annimmt. Und das ist ja auch so verrückte Wissenschaftler, den man haben kann. Und das gleiche dann eben mit Sivanah und Marvel. Der eine eben magisch geprägt und der andere eben wissenschaftlich geprägt. Und ich denke, dass man das auch braucht, um dieses Universum auszugleichen, weil der eine würde unter den anderen nicht existieren. Weil er hätte keine Daseinsberechtigung. Man bräuchte Marvel nicht, wenn es Sivanah nicht gäbe. Und Sivanah hätte nichts zu tun, hätte keinen zum Ärgern, wenn Marvel nicht da wäre. Ne, das ist ja die Grundaussage. Ne? Also stell dir eine Welt vor, wo es Captain Marvel nicht gäbe und Sivanah würde die Welt erobern. Ne, er hätte nichts mehr zu tun. Guck dir den Film Megamind an. Da passiert nämlich genau das. Ne? Der Bösewicht gewinnt und er hat nichts mehr zu tun, langweilt sich und wird zum Guten. Megamind ist da ein wirklich sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Genau. Ich finde es, also im Gegensatz zu dem Heft, was wir davor hatten, also Pax Americana, was ja wirklich so eine richtig heftige Konstruktion war, wo es also sehr tief auch fast schon in das Comic-Medium selbst hineinging, ist Thunderworld eigentlich ein sehr solides und stringentes Comic-Heft. Also da gibt es gar nicht so viele Interpretationsmöglichkeiten. Das ist einfach ein sehr, also im Gegensatz zu dem davor, also wirklich ein komplett so ein Superhelden-Comic, also so wie man sich das wirklich vorstellt, so ein Silver Age, hätte ich das fast gesagt, Silver Age-Comic-Heft, ne? Stimmt, das ist eine eigentlich sehr geradlinige Abenteuergeschichte. Genau. Und gerade dadurch sehr erfrischend. Und das ist auch so der Punkt, wo sich die Multiversity-Hefte einfach jeweils immer so ihr Alleinstellungsmerkmal bewahren können. Ne? Also da, wo Morrison einfach in der Lage ist, auch wirklich lustige Szenen zu entwickeln. So nach dem Motto, Sivanah ist gerade hier dabei, so seinen Bösewicht-Monolog zu halten und ein Roboter kommt ran, hält ihm Kaktus hin, hier willst du nicht mal den hier hinstellen oder so, ne? Wo soll ich damit hin? So, das sind einfach so Szenen, ne? Also ich hätte beinahe gebrochen vor Lachen, weil es so lustig war. Oder auch die Szene, wie dann Freddie Freeman, also Captain Marvel Jr., dann eine Mädel dann eben austrickst, ihren Namen zu sagen, damit sie sich zurückverwandelt, ne? Ja. Georgia Sivanah, und dann verwandelt sie sich halt zurück und kann dann eben von Mary Marvel gefesselt werden, genau. Ne? Gefressen. Ich meine, ist ja, genau, die frisst sie auch, ist extrem eifersüchtig auf sie, weil sie natürlich an Freddie Freeman noch ein ganz anderes Interesse hat, ist ja klar. Die Szene habe ich auch sehr gefeiert. Und auf der anderen Art und Weise hast du natürlich dann mit Mary, heißen ja nicht beide Betsy, ich weiß gerade gar nicht, wer ist denn seine Schwester? Ist ja auch egal. Aber du hast mit denen natürlich auch so die Definition der guten Kinder. Also du siehst Mary Marvel dann im Fenster sitzen mit einem Buch, wo drauf steht irgendwie Good Deeds. The Book of Good Deeds, glaube ich. Ja, irgendwie sowas. Da steht noch was anderes. Du kannst nicht lesen. Legacy oder irgendwie sowas. Ich glaube, das gibt's auch wirklich. Ist möglich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, dass sie eben so ein Buch liest, wie man Gutes tut. Ja. So alleine und dann wirklich mehr oder weniger ihre Hausaufgaben macht am Fenster und sich selber weiterbildet. So ist sie in den Comics auch immer dargestellt worden. So dieses gute Mädchen, ne, diese Musterschülerin und so weiter und so fort. Freddy hier mit seinem Zeitungsstand, sehr klassisch. Auf der anderen Seite dann auch die Sivanas, die du aus jedem Multiverse hast. Aus dem L23 hast du hier einen schwarzen, dann hast du hier einen Vampir-Sivana, einen Gender-Swap, also ein Mädchen-Sivana. Dann hast du den bösen Spiegeluniversum mit dem Bart, hätte ich fast gesagt. Sivana von L26, das ist die Schlange aus dem Captain Carrot-Universum und so weiter und so fort. Und dann auch so diesen Hannibal Lecter-Sivana, der später nochmal wichtig wird. Der krasseste von den allen. Der krasse, der eigentlich nichts Besseres zu tun hat, als seine Hände an Mary Marvel anzulegen, weil er so ein bisschen pädophil auch ist. Der auch sehr gruselig ist tatsächlich in seiner Art, aber zu dem kommen wir dann später nochmal. Wie gesagt, für mich auch so wirklich der Startpunkt für diese etwas greifbarere Handlung in diesem Event. Also vorher hatte man das eigentlich nicht, die Hefte waren sehr zusammenhangslos und jetzt fängt man endlich an, wirklich eine greifbare Gegenspielerfigur hier reinzubringen. Mhm. Gut. Gut. Ansonsten, wenn du nichts mehr hast, da wir wahrscheinlich heute sowieso tendenziell länger werden, würde ich dann auch sofort zum nächsten gehen. Oh, die Qubit-Schule. Da geht man hin. Im Prinzip setzt das Guidebook, da sind wir jetzt eben, setzt das Guidebook an dem Punkt an, wo wir aufgehört haben. Du hast einen dieser Sivanas, der diese Chibis von Erde 42, glaube ich. Ja, genau, Erde 42. Erde 42 konfrontiert, die auch tötet. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass wenn er da sich so ein bisschen dran verlustiert. Zu dem Punkt mit den Chibis kommen wir nochmal gegen Ende, weil das ein relativ dicker Plotpoint ist. Daneben eben der Sivana von Erde 42. Hier wird auch das Rätsel gelöst, von welcher Erde er kommt. Er kommt von Erde 40, was ich ganz spannend finde. Da sieht man daran, dass er dieses Guidebook in der Tasche hat, mit Erde 40 aufgeblättert. Wahrscheinlich wollte er selber nachgucken, woher er ist. Also eben, Sivana hat dieses Guidebook, was man gerade selber in der Hand hat, selber in der Tasche. Ich zeige dir das mal eben. Das ist Lecter Sivana von Erde 40? Das ist der Hannibal Lecter Sivana. Und er hat dieses Erde 40 aufgeblättert. Ich gehe davon aus, dass das also wirklich bedeutet, er kommt von Erde 40. Das könnte sein. Ne, so meine Interpretation dieser Szene. Dann hat man also eben diese Chibi Justice League, die Little Leaguers, wie sie genannt sind, eigentlich auch, kommen aus Superman, Batman, sind ursprünglich erschaffen worden von Batmite und Mr. Mixer Spittelick. So als Verwirrungstaktik für Superman und Batman. War also wieder so ein bisschen Teil ihres Spiels. Und das ist so das. Ich weiß nicht, ob das einzige Heft ist, aber eines der wenigen Hefte, die sich so ein bisschen auf Batman konzentrieren. Wahrscheinlich hat Morrison gesagt, er hat schon jahrelang Batman geschrieben, dann muss er das nicht hier auch noch tun. Das ist so meine, weil Batman also relativ außen vor, also Batman ist wirklich, also das hat mich so überrascht, dass Batman hier so komplett außen vor ist tatsächlich. Aber hier sind es eben zwei Batmans im Zentrum, nämlich einmal dieser Chibi-Batman von Little Leaguers und dann der Batman von den Atomic Knights von Erde 17. Naja. Genau. Am Ende ist es ja doch so, dass es Superman eher das Universum rettet und Batman eigentlich nur so ein bisschen die Grundarbeit macht, so die im Hintergrund ein bisschen Detektivarbeit. Ja, am Ende ist es natürlich wie immer Superman. Bei Morrison, ja. Bei Morrison ist es eigentlich tendenziell immer Superman. Aber ich denke, man brauchte Batman hier nochmal so ein bisschen als auflockerndes Element, weil ich glaube, neun Heften lang immer Superman und es hätte einem zum Hals rausgegangen. Ich fand es eine nette Abwechslung, vor allem, weil man hier auch endlich mal einen von diesen neuen Atomic Knights sieht, nämlich Buzz Lightyear Batman, ne, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Ne, wann kommt das Crossover mit Toy Story? Weiß auch noch nicht. Sieht halt wirklich aus wie Buzz Lightyear von Toy Story, das Kostüm. Und hier treffen sich also Batman auf Batman, in dem Fall Bruce Wayne auf Dick Grayson, also der Chibi-Batman ist Dick Grayson in dem Fall. Und die beiden kommen eigentlich so ein bisschen hinter das Geheimnis dieses Multiverse-Crossovers, was sie gerade erleben, nämlich auch so, dass Comic-Hefte das zentrale Element sind und der Chibi-Batman findet eben dieses Guidebook, was man gerade selber in der Hand hält, findet er auf dem Boden und blättert darin rum und sagt, ja, das sind alles Karten für das Multiverse und er hält eben diese Doppelseite auf mit Commandy, man blättert um und es ist diese Doppelseite von Commandy. Das finde ich also wirklich extrem cool. Du hast Commandy, Prince Tufton, also Tuffy hätte ich fast gesagt, und Ben Boxer, also drei sehr klassische Commandy-Charaktere. Man hat Ben Boxer, hat man hier zu einem Charakter gemacht, der sich in einen Omeg verwandeln kann. Ein Biomeg sogar, also eben auch mit Brother Eye und diesem ganzen Kirby-Kram, also diese ganze Kirby-Erde, in dem Fall Erde 51. Kommen wir dann gleich nochmal zu. Man hat also versucht, hier so ein bisschen diesen ganzen Kirby-Kram zu konzentrieren. Ben Boxer war damals in den Original-Commandy-Comics, war das einfach nur ein Mutant, der halt zu Metall werden konnte. Einer der wenigen weiteren menschlichen Charaktere in diesem ganzen Commandy-Abenteuer. Die finden eben ein aufgebrochenes Grab, in dem Darkseid gelegen haben muss. Schnitt, wir sind in Supertown, Das ist also wirklich Supertown. Das ist nicht irgendwie nur Genesis, nur 52, bla bla. Das ist Supertown. Knallbunt. Die alten New Gods, Taken ist mit dabei. Bar, da sieht man Light Ray, Becker, den alten Mr. Miracle, Fastback. Gott, wie ist nochmal dieser Indianer da? Ja, du weißt, wen ich meine. Ich komme nicht drauf. Lone Star. Ja, genau. Das sind also hier diese Charaktere hier noch im Hintergrund. Hyman und natürlich der Highfather. Das sind so die Charaktere, die man hier sieht. Um einfach nochmal zu zeigen, okay, wir sind hier auf dieser Kirby-Erde. Woher diese Realität kommt, erkläre ich dann gleich nochmal. Und was dann kommt, ist im Prinzip eine Wiederholung aus der Final Crisis, nämlich die Entstehung des Multiverses. Man hat in der Final Crisis gelernt, dass diese erste Unperfektheit, dieser erste Flaw im Universum, das ist Superman. Also der Grund für das Multiverse ist Superman. Und fast wörtlich wird hier diese Sequenz aus der Final Crisis wiederholt, zumindest kurz. Die ist in der Final Crisis nochmal ein bisschen ausführlicher. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Die ist in der Final Crisis nochmal ein bisschen ausführlicher. Und dann wird eigentlich was erzählt, was ich sehr spannend finde und in der Perspektive, die man so vorher nicht hatte. Nämlich auf der Wand, auf der Kamandi diese Symbole findet, ist eben eine Erde abgebildet, die durch einen Blitz getrennt wird. Und das ist das, was im Silver Age passiert. Also sozusagen die Geburt des Silver Ages ist eben Flash of Two Worlds. Das Treffen von Barry Allen und Jay Garrick. Und das wird hier eben auch erzählt. Also eben, dass Barry Allen so schnell gelaufen ist, dass er seinen Erde-2-Counterpart getroffen hat. In dieser Sekunde, also das Multiverse praktisch erschaffen hat. Und diese ganzen Crises, diese ganzen Zusammenbrüche des Multiverses, die ganze Schulter dran wird Barry Allen gegeben. Er ist schuld daran, dass es das Silver Age gibt. Er ist schuld an Flashpoint, weil der Reverse Flash ihn zerstören wollte und dadurch eben Flashpoint entstand. Die Neubildung der New 52 wird hier erwähnt. Superboy Prime in einem New 52 Heft zu sehen, war also wirklich für mich ein Moment, wo ich gedacht habe, boah krass, Parallax hier nochmal zu sehen, Booster Gold zu sehen, die alte Monitor Sphere, also dieses, was jetzt das House of Heroes ist, war damals ja die Domäne der Monitore. Da hat Barry Allen ja jetzt quasi auch so eine Art Ursünde. Und die hat er, da kommen wir gleich nochmal zu, in Convergence beglichen. Aber da kommen wir, also zu Convergence kommen wir gleich nochmal ganz zum Schluss, weil da gibt's auch noch einen schönen Begriff. Ja, Barry Allen hat eine Ursünde, aber die hat er, diese Ursünde hat er tatsächlich beglichen. Wie das alle anderen Helden auch. Barry Allen nochmal besonders. Wir kommen gleich ganz gegen Ende nochmal zu Barry Allen. Und meinem vernichtenden Kommentar zu Convergence. Dieses Motiv, dieses Comic-Heft, das wird ja natürlich nochmal hier erwähnt, was natürlich sich immer wieder zeigt. Auch optisch ist das hier eine Anleihe an diese Silver Age-Hefte mit diesen Händen in den Caption-Boxen und so weiter und so fort, die irgendwo hin zeigen und da und da und da. Das findet man in den Silver Age-Flash-Heften andauernd. Wir haben ja beide Flash of Two Worlds gelesen. Mhm. Da ist das also, da kommt irgendwo eine Hand aus einer Caption-Box und zeigt irgendwo hin. Was soll das? Das ist ein Bullshit, Silver Age. Ne? Genau. Und dann eben zum ersten Mal diese Hand, ne? Diese leere Hand. Mit diesem Wesen, was im Prinzip die Neuerschaffung und den Reboot praktisch in Händen hält. Dann geht's weiter, eben wieder diese Auseinandersetzung, also springt natürlich ein bisschen, die Auseinandersetzung zwischen den beiden Batmans, die beide eine sehr eigene Herangehensweise an dieses Problem haben. Und wieder sehr prominent dieser Rubik Cube. Ne? Also jetzt geht man wieder zurück auf dieses Element, da wo man eben auch diesen Transmatter Cube hat, geht man eben zurück wieder zu diesem Rubik Cube. Und dann geht, also weiter in der Story geht es jetzt hier weiter, dass eben auch diese Wand entsteht, wo diese flammende Hand was draufschreibt, die man so aus den Jack Kirby Comics kennt, diese South Wall. Diese Rose, diese Blume aus den Kamandi Comics ist mit dabei, man sieht wieder die New Gods. Es ist total verschwurbelt, ich habe nichts verstanden. Keine Ahnung. Dann geht es ein bisschen geradliniger zur Sache wieder, dass also wieder die beiden Batmans dabei sind. Die werden von diesen Robotern gestellt, von Sivana. Der Erde 17 Atomic Knight Batman kann fliehen. Die können beide fliehen, besser gesagt. Atomic Knight Batman landet in dem Satelliten, in dieser Monitor Sphere, wo er dann von Dinocop begrüßt wird. Und der kleine Chibi Batman landet eben auf Erde 17 bei den Atomic Knights. Genau. Und dann wird die Monitor Sphere von Hell Machine angegriffen, eben von diesem Tentakelmonster mit der Stadt auf dem Kopf. Mhm. Genau, und das Heft geht im Prinzip damit zu Ende, dass die bereits besiegten Chibis von dieser leeren Hand angetrieben wieder auferstehen und man hat so das Gefühl, okay, die sind von dem, sind also auch Agenten mehr oder weniger von ihm. Ja, es ist sehr viel Inhalt, das ist auch das teuerste Heft gewesen von denen, kostet gleich mal 8 Euro oh. oder 8 Dollar. Ist das aber in jedem Fall wert, einfach weil man hier eine genaue Einschätzung, so eine Kurzversion der History of the Multiverse mhm. bekommt. History of the Multiverse war damals ein Backup in Countdown. Hier wird also wirklich gesagt, dass das Flashpoint, dass die New 52 einfach nur ein weiteres Kapitel in der Geschichte des DC Multiverses ist. Und es erzählt wirklich die originale Crisis. Es erzählt also mit dem Anti-Monitor. Es erzählt Parallax. Es erzählt Superboy Prime. Die neue Entdeckung in 52 im Booster Gold und Rip Hunter, die unterwegs sind. Dann der Untergang der Monitore, eben auch die letzte Szene, wo dann im Prinzip diese ganze Monitor-Dimension untergeht und weiß wird. Nix Uatan auf Erde 0 aufwacht und so weiter und so fort. Flashpoint dann natürlich wieder mit Barry Allen. Und wie gesagt, zum Thema Erbschuld oder Ursünde kommen wir dann gleich nochmal. Das Heft hat mir sowas von ins Gehirn gefickt. Das kann ich nicht anders sagen. Weil es einfach für mich genau das darstellt, was Multiversity ist. Ne? Die neue Definition des Multiverses. Das hier könnte der Keim, der Samenkeim für was ganz, ganz Neues sein. Also für eine sehr, sehr, sehr tolle und sehr fruchtbare Entwicklung eines sehr, sehr abwechslungsreichen Multiverses sein. Weil man auf der einen Art Morrison seine eigene Arbeit hier einfügen lässt, also die Geschichten, die er selber erfunden hat, Figuren, die er selber erfunden hat, darauf konzentriert sich das eigentlich fast sogar, aber man geht wirklich hin und, ja, weiß ich nicht, huldigt dem ganzen Werk, den ganzen 40, 50, na, 75 Jahren DC-Geschichte, weil es ist alles drin. Ne? Mhm. Das ist das ultimative DC-Comic, weil hier alles drin ist. Also ich war sehr überrascht von dem Heft. Ich habe erst so eine Enzyklopädie erwartet, mhm. wo halt diese ganzen Universen nur aufgelistet werden. Tatsächlich war es nur ein ziemlich kleiner Anteil von dem Heft, fand ich. Das war die Hälfte circa. Also mit den Geschichten, mit diesem Rückbezug auf das Multiverse nochmal zu erzählen, was überhaupt passiert, ja. wie ist das Multiverse entstanden, dann auch mit dem Guidebook in der Mitte, eben was für Erden haben wir. Ja, das meine ich ja. Es ist also die Hälfte, eine gute Hälfte, hätte ich fast gesagt. Was? Zumindest die verschiedenen Erden wurden ziemlich schnell abgehandelt, fand ich. Mhm. Anstatt wirklich alles genau aufzulisten, der und der ist da und das und da ist passiert. Ist ein ziemlich großer Anteil wirklich an Handlung, der auch die Geschichte von Multiversity allgemein voranbringt. Ja. Das hat mir sehr gut daran gefallen. Vor allen Dingen das Kamandi-Abenteuer und auch die Sachen mit Dick Grayson. Was ich im Vorfeld ein bisschen schade fand, und zwar hieß es, ich will mich nicht komplett täusche, dass Kevin Maguire das Heft zeichnen sollte, der damals ja mit Keith Giffen eben auch die Justice League in den 80ern gestaltet hat, und der muss wohl ausgefallen sein. Ich meine, dass es Kevin Maguire gewesen ist, der es zeichnen sollte. Ich kann mich jetzt auch gerade komplett vertun. Hast du irgendwas da stehen? Ich habe nur hier stehen, wer das jetzt zeichnet. Ja, nämlich nee. Marcus Toe und Paul Sequoia. Richtig, und die sind also, das Heft sollte eigentlich im Januar, Anfang Januar erscheinen. Dem Originalzeichner ist da wohl irgendwie was dazwischen gekommen. Man musste das relativ kurzfristig, oder man musste zwei neue Leute finden, die das eben zeichnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass die beiden Zeichner wirklich ganz, ganz kurz vor Veröffentlichung eingesprungen sind, man muss dazu sagen, Multiversity hat sich durch diesen Vorfall um circa 4 Wochen nach hinten verschoben. Mhm. Also im Januar habe ich also wirklich Nägelkauen verbracht. Und wann kommt endlich dieses Multiversity, ich will es haben. Und dieses Guidebook habe dieses Guidebook haben wollen, weil ich wollte einfach eine definitive neue Version des DC Multiverses haben. Und ich glaube, so eine genaue haben wir nie gekriegt. Denn die Dio hat mal irgendwann während Countdown 26 Erden definiert und mehr nicht. Jetzt haben wir wenigstens von 52 Erden 45 definiert, bei den 7 wissen wir es ja noch nicht so wirklich. Aber dafür, dass die wirklich kurz vorher eingesprungen sind, also gerade diese Kamandi-Geschichte, guck dir das an! Ja. Guck mal, wie das aussieht. Das sieht aus, als wäre das so, also, hätte 3 Stunden oder 3 Monate oder 3 Jahre dran gesessen, allein an dieser einen Seite. Das ist Zucker. Sieht absolut super aus. Dann diese Doppelseite mit diesem Schlauchboot, wo die da eben auf dieses Autokino dann auch zu reisen dann auch, ne? Also diese ganze Geschichte, das sind nur ein paar Seiten, wenn man es wirklich nimmt, ne? Mhm. Aber die sind optisch so geil. Und auch dieses etwas cartoonigere von dem anderen, der dann eben diese Batman-Sequenzen gezeichnet hat. Marcus Toe, ja. Das ist Marcus Toe, ne, genau. Das ist also auch optisch total genial. Und was ganz witzig ist, dass natürlich die Sivanas sich natürlich auch überhaupt nicht verstehen. Mhm. Das wird auch natürlich gut ausgespielt. Ein Sivana traut auf keinen Fall dem anderen, weil die wissen, was los ist. Und dieser Schlangen-Sivana frisst irgendwann diesen Chibi-Sivana. Das sieht man, also sieht man nicht on Panel, sondern man sieht irgendwann diesen Schlangen-Sivana mit einem dicken Bauch da rumstehen. Das ist also hier in diesem kleinen Panel, sieht man das. Ne? Dass er hier also einfach nur mit einem dicken Bauch sitzt. Ja. Ne? Und überhaupt nicht gezeigt wird, dass er den gefressen hat. Das ist ein bisschen angedeutet und ist es tatsächlich irgendwann soweit. Und allein dafür lohnt sich dieses Heft. Allein für diese eine Szene wird hinterher auch nochmal ausgespielt. Wir kommen gleich nochmal, also einige Leute haben sich beschwert, dass es ja so viele Inkonsistenten hat mit Convergence, weil viele Erden, die hier drin sind, in Convergence nicht auftauchen oder anders aussehen und umgekehrt. Also Sachen, die in Convergence auftauchen, passen mit Multiversity nicht zusammen. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, wenn wir unseren abschließenden Kommentar auch zu Convergence abliefern. Möchtest du hierzu noch irgendwas sagen? Mir gefiel die neue Version von Kamandi. Der sah sonst immer aus wie ein Mann und hier sieht er wirklich aus wie ein 50-Jähriger. Weiß ich nicht, also ich glaube, Kirby hat davon von Kamandi, glaube ich, so 40 Hefte gezeichnet oder sowas und da hat es jemand anders gemacht. Ich kenne auch nur Kirbys Kamandi und das noch nicht mal besonders gut. Kann ich nicht beurteilen, aber ist annehmbar. Also Zeichnungen sind, wie gesagt, kann ich nichts zu sagen. Ist absolut perfekt. Nächstes, ich bin durcheinander. Nach dem Guidebook kam, glaube ich, Masterman. Masterman, hier ist es. Wenn man das Heft aufmacht, bekommt Hitler geh kacken eine ganz andere Bedeutung. Das erste Bild, was man sieht, wenn man dieses Heft aufmacht, ist Hitler beim Kacken. Max, erzähl. Ja, also in Masterman spielt auf der Erde X. Also Erde 10. Ja, genau. Zu Erde X muss man vielleicht noch mal was sagen, weil der, oh Gott, war das Paul Levitz oder sowas, ich weiß gerade gar nicht mehr, der damals die Freedom Fighters ins DC-Universum zurückgeholt hat und wollte die Erde eigentlich Erde Hakenkreuz nennen, Erde Swastika. Und der damalige Chefredakteur, Publisher Julie Schwartz hat gesagt, solange er für DC tätig ist, gibt es keine Nazi-Symbole in den Comics, weil er selber im Zweiten Weltkrieg gedient hat. Und dann hat man eben Erde X dann irgendwann Erde X genannt, um eben dieses Hakenkreuz zu umgehen, weil eigentlich ist es wirklich die Nazi-Erde, weil die Nazis hier gewonnen haben. Aber da X ja auch für 10 steht, hat man dann irgendwann eben auch die Nummerierung dahin gesetzt und das gleiche Phänomen hat man übrigens bei Erde S gehabt, was die Shazam-Erde gewesen ist und die ist dann relativ fix zu Erde 5 geworden. So, ich habe mich unterbrochen, bitte mal weiter. Fängt damit an, dass... Hitler kackt! Genau. Leute, halt 38 wird Hitler auf der Toilette gestört, weil Hans von Hammer, ein deutscher Pilot oder hohes Militärtier, hat im Sudetenland eine seltsame Rakete aus einer fremden Galaxie entdeckt. Ja, und in dieser Rakete ist dann der kleine Kal-El von Krypton, der dann jetzt aber unter die Fittiche von Hitler gerät und für die Nazis quasi den Krieg gewinnt. Und das, was noch wichtig zu erzählen ist, dass Hitler hier also tatsächlich auch US-Comics liest, was gar nicht so weit von der Realität weg ist. Also was ich weiß ist, dass Hitler ein ziemlicher Zeichentrick-Fan war und sich von Goebbels immer die Mickey-Maus-Cartoons besorgen hat lassen. Ob er Superhelden-Comics gelesen hat, weiß ich nicht, er kannte sie garantiert, weil Goebbels natürlich Propagandaminister gewesen ist und dann natürlich geguckt hat, ne, was veröffentlichen die Amerikaner über uns, weil natürlich auch Captain America, Superman, alle irgendwann auch mal gegen Nazis gekämpft haben, natürlich. Ne? Ja, dann... Und anhand dieser dieses American Crusader Heft, also tatsächlich auch ein Major Comics Heft, formt er sich dann eben seinen eigenen Kämpfer mit Karl. So, bitte. Ja, 1956 haben die dann tatsächlich auch den Krieg endgültig gewonnen und quasi die Welt erobert. Overman, wie er hier genannt wird, also der Superman von Erde X. Übermann, wird er auch genannt. Ja, ist tatsächlich auch für einige Jahre dann, glaube ich, weg. Und die Nazis tun genau das, was man den Nazis erwartet. Sie fangen an, ethnische Minderheiten zu unterdrücken, alles mögliche, Kunst, Wissenschaft, und schaffen quasi diese kranke, über pseudogermanische Super-Nazi-Erde, von der Hitler auch in Wirklichkeit immer geträumt hat, mit dieser sehr... Ja, mit diesem Gigantismus. Ja, diesen Gigantismus, dieser sehr pompösen Architektur, überall Hakenkreuze. Ja. Ja, und Superman kommt halt zurück und führt die New Reichsmen an. Das ist die Justice League-Version von dieser Erde. Sind auch keine neuen Charaktere, die hat alle schon mal gegeben. Ne? Also die Freedom Fighters haben auch schon früher mal gegen die gekämpft. Ja, allerdings Superman oder Overman wird hier sehr schwer von Schuldgefühlen geplagt, weil zum einen ist er natürlich teilweise verantwortlich für den Genozid der Nazis und für deren ganzen Verbrechen, dass sie den Krieg gewonnen haben. Und zum anderen ist seine Cousine Overgirl, die hier aus seinen Stammzellen geklont wurde, in einer Crisis umgekommen. Nicht nur in einer Crisis, sondern was ganz interessant ist, dass dieses Abenteuer mit Overman im Prinzip eine direkte Fortsetzung der Geschehnisse der Final Crisis sind. Dieses Bild mit dem toten Overgirl hat man in der Final Crisis 1:1. Es passiert ja da. Sie plumpst ja aus dem Himmel während der Crisis und sagt dann ja diesen denkwürdigen Satz: Der Himmel ist Blutungen. Ich dachte, das war Valkyrie. Nein, das war schon Overgirl. Red weiter, ich such's eben raus. Genau, ja. Deswegen habe ich ja die Final Crisis hier nochmal liegen. Er träumt dann tatsächlich auch in einer Szene von Lord Broken, diesem komischen, gruseligen Geisterhaus, genau, von der Gentry. Ja, dann sieht man die auch, wie die in ihrer Basis, dem Eagle's Nest, halt darüber debattieren. Ob dem Adlerhorst. Ja. So muss man es ja fast sagen, ne? Ja, und da kommt... Falkenhorst. Da wird auch angespielt auf die Freedom Fighters, die hier ihre Basis auf Ellis Island haben. Also quasi da, wo die ganzen Immigranten in die USA gekommen sind. Mhm. Und somit die Letzten sind, die wirklich noch Widerstand gegen das Nazi-Regime führen. Ja, unterstützt werden sie von Herr Dr. Savannah. Also einen weiteren Counterpart von Dr. Savannah, der etlichen Vertretern von ethnischen Minderheiten Superkräfte gegeben hat. Man sieht da Phantom Lady ist eine Romani, also wenn man das sagen darf. Nein, darf man nicht. Darf man nicht. Nein. Eine Romani, schon richtig, ja. Und dann Dollman und Dollwoman sind hier Zeugen Jehovas. Black Condor ist schwarz. The Ray ist schwul, was in den Heft aber nicht angedeutet wird. Und Human Bomb ist jüdisch. Ja, ist The Ray denn schwul? Ja, das wurde irgendwann mal gesagt in einem Interview. Aber man sieht es halt im Heft selber nicht. Ne, sowas sieht man ja auch nicht. Ja, aber man hätte darauf irgendwie Bezug nehmen können. Ja, indem man die Hand so nach vorne hält, so, hallo, ich bin The Ray. Nein, ob mal jemand schwul ist, das sieht man nicht. Das steht einem ja nicht auf der Stirn geschrieben. Man hätte ihn zeigen können mit einem anderen Mann. Dafür hat er aber nicht genug Seiten. Eben. Außerdem ist DC nicht so gut mit Homosexualität. Das weiß aber dann auch jeder. So, red du weiter, ich suche aber noch die Seite. Ja, okay, also diese Version der Freedom Fighters wird halt von Onkel Sam angeführt und führt dann auch wirklich echte Terroranschläge gegen die Nazis. Das fängt an mit einer Gedenkfeier für Overgirl und später in Bayreuth, also Neubayreuth, ich glaube in Metropolis ist dir dann tatsächlich diese Veranstaltung auch, wo halt auch das der Ringzyklus von Wagner aufgeführt wird und Human Bomb, der zwischenzeitlich gefangen wird von den New Reichsmen, dann auch tatsächlich die ganze Stadt zerstören. Und das ganze Heft drüber wird eigentlich angedeutet, dass Overman mehr oder weniger mit den Freedom Fighters unter einer Decke steckt oder zumindest zumindest den anderen Justice League Mitgliedern Informationen nicht gibt, um halt die sie bräuchten, um die aufzuspüren und zu vernichten. Und das findet Jürgen Olsen heraus, das Gegenpart zu Jimmy Olsen auf dieser Erde. Das kommt, glaube ich, in dem Fall kommt er aus Skandinavien und heißt deswegen Olsen. Das ist irgendwie angedeutet, dass er, glaube ich, aus Norwegen kommt oder irgendwie sowas. Also okay. Das ist kein Deutscher, aber irgendwie skandinavische Vorfahren. Deswegen heißt der halt Olsen mit Nachnamen und Jürgen mit Vornamen. Jürgen Olsen, da habe ich so gelacht. Jürgen Olsen. Also mir hat dieses Heft vor allen Dingen visuell sehr gut gefallen. Okay. Gezeichnet von Jim Lee, der auch so ein bisschen gewitzelt hat, ja, in dieser Welt ist die Kunst tot und die ganze Kultur ist im Stillstand und Grant Morrison muss wohl gedacht haben, das könnte mein Zeichenstil besonders gut ausdrücken. Hat er so gesagt, Kunst ja. Kunst ist tot, ja. Das, ich sag da gleich mal was dazu. Ja, der Agent der Gentry ist die Frage, könnte wieder Savannah sein, aber man sieht ja auch Lord Broken direkt. Nein, das dürfte dann, also ich denke, Lord Broken versucht, man ist ja wieder durch die Träume, er versucht wieder durch den Traum an jemanden ranzukommen und er versucht, Overman zu korrumpieren. Aber irgendwie kommt da so dieses Motiv des Superman ja auch durch, ne? Also was Nietzsche ja auch gemacht hat, der Mensch, der über anderen Menschen steht und diese Überlegenheit lässt ihn dann ja darüber nachdenken, seine eigenen Motive auch so ein bisschen überdenken und Lord Broken hat gar nicht so diesen Einfluss darauf. Ich suche mir gleich nochmal eben die andere. Wenn ich dieses endlich gefunden habe, ich blätter sie gerade schon zum zweiten Mal durch. Auf jeden Fall durch diese Beeinflussung kommt es ja dann zu der großen Zerstörung. Richtig. Quasi zum zweiten Mal sterben etliche Unschuldige in den Angriffen der Freedom Fighters, was ich auch wieder interessant finde, weil die ja sonst so die strahlenden amerikanischen Helden sind und diesen Heft hat man das eigentlich gar nicht so. So, ich habe sie halt endlich gefunden. Na, hier liegt eben Overgirl in ihrer Uniform, hätte ich fast gesagt, eben und sagt so Sachen. Das ist die amerikanische Version der Crisis, der Final Crisis. Und es ist ein bisschen traurig, dass Morrison das nicht hingekriegt hat. Ich habe mich neulich mit Charles Soule und Margaret Bennett, also wirklich zwei sehr bekannte Comic-Autoren, darüber unterhalten, dass Deutsch eigentlich keine schwere Sprache ist. Also Charles Soule sagte auch, er müsste Deutsch mal lernen. Und Margaret Bennett sagte, sie hätte jemanden für die ganzen Dativsätze. Bei Twitter, wo ich gesagt habe, Deutsch, ich hab mit denen teilweise auf Deutsch geschrieben an dem Nachmittag, dass Deutsch eigentlich gar nicht schwer wäre, das wäre ein Vorurteil. Und Morrison kriegt es hier wirklich nicht hin. Also er hat damals hier geschrieben, ich bin über Fräulein, und dann versuchen sie zu beruhigen und dann sagt sie, nein, ist der Himmel Blutungen, die Hölle ist hier. er wollte sagen, Sky is bleeding. Der Himmel blutet. Mhm. Aber Bleeding heißt ja eben auch Blutungen in Mehrzahl. Na? Da hat sich also jemand mit Google Translate beholfen. Offensichtlich. So, dann kann ich jetzt endlich auch mal auf die Punkte eingehen, die du jetzt gerade gesagt hast, eben auch zum Thema. Eine Sache noch. Ach, bitte. Ich fand es noch interessant, dass der Vater von Leatherwing, dem Gegenstück von Batman in diesem Universum. Lederlappen. Lederlappen. Hans von Hammer ist. Das ist nämlich auch ein alter DC-Charakter und tatsächlich einer der wenigen deutschen Helden. Genau. Überhaupt. Da haben wir uns dann neulich nochmal drüber unterhalten. Ja. Du sagtest gerade so, was die Zeichnung angeht, wärst du sehr zufrieden. Ich finde tatsächlich, das ist Meckern auf hohem Niveau, weil das ist Jim Lee. Mhm. Er zeichnet immer sehr gut, aber das ist also wirklich Jim Lees schlechteste Arbeit seit Jahren. Also für das, was er eigentlich kann. Batman Hush ist Zucker. Batman Hush ist so toll, also optisch zumindest. Geschichtlich hat es mir gar nicht gefallen, es war antiklimatisch ohne Ende. Aber optisch ist Batman Hush wirklich genial. Ne? Also wirklich Jim Lee, beste Arbeit. Ich meine, ich könnte es jetzt eben aus dem Regal ziehen, können wir nochmal drauf gucken. Das erinnert also an, in weiten Teilen, es gibt dieses eine Bild mit der Walküre, wie heißt die nochmal? Ist glaube ich, oder Brünnhilde. Brünnhilde heißt sie hier. Walküre hieß sie, glaube ich, früher. Das erinnert fast an Rob Liefeld. Also, ne? Dieses eine Panel. Nein, das Gesicht, der offene Mund, die ganze Körperhaltung, so ein bisschen diese vergeigte Anatomie. Also wenn ich eine Kritik an diesem Heft habe, dann ist es wirklich fast ausschließlich es ist Meckern auf hohem Niveau, weil es ist immer noch Jim Lee und Jim Lees Zeichnung sehen auch an einem schlechten Tag, wo es regnet, noch besser aus als alles andere. Aber es ist einfach so, da wo Batman Hush wirklich ein optisches Highlight nach dem nächsten hat, ist das hier also im Verhältnis Jim Lees wirklich fast schon schlechteste Arbeit. Es wirkt also wirklich so hingeschludert. Er sagt in dem Interview auch selber, dass er gar nicht so viel Zeit gehabt hat. Er hat sich also auch, was Referenzwerke und sowas angeht, jetzt gar nicht so sehr irgendwo bedienen können, weil er nicht die Zeit gehabt hat, den ganzen alten Freedom-Fighters das Kram nochmal zu lesen. Ne? Naja, ich fand's optisch eigentlich recht okay. Es war okay, aber es war nicht outstanding, wie Jim Lee sonst ist. Was ich ganz witzig finde, er hat ein Bild, dieses eine Bild eben, das erinnert ja auch an eine ältere Illustration eben von ihm, wo Overman dann eben auf diesen Trümmern steht. Wo kam das nochmal her? Superman? Oh, Superman for Tomorrow? War das das? The Man for Tomorrow, irgendwie sowas, ja, kann sein. Mit Brian Azzarello, oder? Genau. Ja, das kann das gewesen sein. Ja. Darauf basiert eben diese Zeichnung eben auch, um Overman eben auch zu positionieren als den großen strahlenden Helden. Ich finde bloß, er kann überhaupt nicht so gut jetzt Frauen zeichnen. Ich finde, da merkt man allgemein immer noch so ein bisschen da diesen Image-Einfluss. Hast du die Phantom Lady aus der alten Kontinuität noch ungefähr im Kopf, wie sie aussah? Ja. Dass sie also im Prinzip nur aus Brust bestand. Ich meine, die Original-Phantom Lady hatte damals fürs Golden Age ja auch durchaus schon ein sehr freizügiges Kostüm. Also wirklich nur diese beiden Streifen über den Brüsten und dann ein sehr ausladendes Dekolleté. Aber DC hat dann irgendwann aus dieser Figur wirklich nur noch so ein Tittenwunder gemacht. Und ich finde, das ist hier also definitiv also im Verhältnis dazu, wie andere Image-Zeichner. Okay, der Charakter ist sehr gut. Also bei Phantom Lady hatte ich wirklich Angst, dass man diese Pornodarstellerin daraus macht, dieses Bikini-Modell. Und das ist hier nicht passiert. Ne? Die ist fast noch züchtiger als die New 52 Phantom Lady. Also New 52 müsste ich jetzt erklären, aber es gab innerhalb der New 52 noch mal ein paar Phantom Lady Comics. Ja, keine Ahnung. Ich wollte noch ein Element, hatte ich gerade noch. Das fällt mir aber jetzt auch gedacht, verderbt nicht mehr ein. Ich weiß es nicht. Es ist, wie gesagt, ich finde es schön. Es gibt ein Variant-Cover von Howard Porter. Es gab so eine Reihe von Variant-Covers, History of the Multiverse. Und das war wirklich ein Cover Final Crisis. Einfach weil das die direkte Fortsetzung ist der Final Crisis. Und das fand ich sehr schön, einfach wirklich ein Element zu haben. Man kann das Ende von der Final Crisis lesen und danach genau dieses hier. So geht es hier eben mit Overman weiter. Das ist das Universum von Overman. Ein direkter Blick eben hier auch rein. Und eben auch, was in Multiversity ganz, ganz elementar ist, tatsächlich zu sehen, dass das jede Erde auch wieder ihre eigene Krise erlebt. Das ist ja auch wieder ein wichtiges Element. Und das ist eben die Krise auf Erde X. Und dass in dem Fall die Nazis die Krise erleben, tut nichts zur Sache. Ja, weiß ich nicht. Mir würde einfach jetzt nichts mehr einfallen. Ach doch, klar, das eine Element, was ich noch sagen wollte. Dr. Sivana. Man hat ja ganz oft... Herr Dr. Sivana. Man hat ja ganz oft, dass man dann versucht, so ein ganz, ganz verschwurbelten deutschen Akzent in diese Figuren reinzubringen und scheitert daran. Was man hier gemacht hat, war, dass man ihn hat reden lassen, als wären die Buchstaben Y und Z vertauscht auf der Tastatur. Das heißt, jedes Y ist bei ihm ein Z. Weil die deutsche und die amerikanische Tastatur ja verschieden sind. Da ist das Y ja da, wo das Z ist und umgekehrt. Mhm. Und genauso redet er. Also immer, wenn eigentlich ein Y dahin sein müsste, redet er mit einem Z. Ich hab das gesehen, ich hab so gelacht, weil das ist Morrison, das kann der besonders gut. Genau. Oh, Konstantin, das mal gucken, ach nee, abgesetzt. Wie oft hast du das jetzt schon gesagt? Weiß nicht, dritte Mal jetzt. Und dabei war in diesem Heft noch nicht mal Konstantin-Werbung, sondern nur Arrow. Hast du irgendwas davon gesehen? Von Arrow? Nee, von Konstantin. Ja, ein paar der ersten Episoden. Hast du einen Zombie gesehen? Ist das gut? Ja, da interessiere ich mich nicht auch sonderlich für Zombies. Zombies könnte ich auch nicht leiden. So. The Walking Dead ist ganz gut. Zumindest das Videospiel. Gut, wir reden aber jetzt nicht über The Walking Dead, sondern über... Only you can save the world! If you will, you will alive! You must not reach this coming! Ja, Ultra Comics. Richtig, hab ich doch gesagt. Endlich, das vorletzte Heft war das, ne? Das vorletzte Heft. Monatelang wird es angekündigt, angepriesen, als dieses große Mysterium innerhalb dieses Multiversity-Events. Das verfluchte Comic und man wartet und ist es wirklich diese Errungenschaft, ist es dieses besondere Comic-Heft und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, das ist wirklich so gut, das ist großartig, ich liebe dieses Comic-Heft. Warum? Warum? weil es wahrscheinlich das erste Comic-Heft seit ein paar Jahren gewesen ist, was mich wirklich herausgefordert hat, was wirklich was von mir wollte. Und das liegt nicht daran, dass die Figur nur mit mir redet, und das tut Ultra Comics relativ häufig, ich erkläre auch gleich, was Ultra Comics ist. Ja, die Figur heißt wirklich Ultra Comics, sondern dieses Heft hat was von mir gewollt, was andere Comics nicht wollen, nämlich ich war ein Teil davon. Ich bin, wie gesagt, einerseits immer wieder direkt angesprochen worden, also noch stärker als das in anderen bisherigen Multiversity-Ausgaben der Fall ist, bin ich hier noch direkt angesprochen worden, einfach wirklich direkt vom Charakter angesprochen worden. Hallo, ich sehe dich, du bist hier, du musst mir helfen, oder ihr müsst mir helfen, besser gesagt. Das auf der einen Art und Weise. Und auf der anderen Art und Weise wurde alles, was ich bisher über Comics wusste, wurde so ein bisschen in Frage gestellt. Auch was man mit dem Medium Comic erzählen kann, was man alles nicht erzählen kann und trotzdem ein gesamtes Bild zu erschaffen, wie sehr man einen Comicleser auch herausfordert, sich selber die Informationen zu beschaffen, die einem fehlen. Das habe ich hier also auch ganz extrem gemacht, wirklich hinzugehen und zu gucken, was sind das hier für Figuren, wie hängt das alles zusammen, mit bekannten Elementen zu spielen, die auf den ersten Blick nicht zusammenpassen, aber dann irgendwie doch. Dieses Comic-Heft hat mich wirklich auf eine Art herausgefordert, wie es kaum ein anderes jemals vorher getan hat. Möchtest du, um der Tradition Rechenschaft zu tragen, die Story zusammenfassen, lieber Max? Ja, ich versuch's mal. Du teilst meine Begeisterung offensichtlich nicht so. Ach doch, ich fand das Heft sehr gut. Okay. Das mal vorweggenommen. Es beginnt quasi damit, dass Ultra Comics nochmal den Leser warnt. Und es wird so impliziert, dass er in so einer Art Zeitschleife steckt. Mhm. Und dann wird eigentlich erklärt, wie Ultra Comics geschaffen wurde, mehr oder weniger. Also der kommt von Erde 33, also Earth Prime. Earth Prime, also unsere, ja, genau. Quasi unsere Realität mit ein paar Tweaks, aber naja. Aber irgendwie haben es Wissenschaftler geschafft, ein lebendes Comic zu schaffen, das die Erde vor so einer Gedankeninvasion, einer Invasion einer schlechten Idee oder sonst irgendetwas retten soll. Eines Hits. Genau, eine Art Virus, könnte man auch sagen. Ein Hit-Comic. Ja. Wenn ich da drüber lache. Grant Morrisons neuer Hit-Comic. Ja, dann landet er in einer postapokalyptischen Welt. Wie genau das passiert ist, habe ich irgendwie nicht rausgekriegt. Reden wir gleich nochmal drüber. Ja, und er gerät in so eine Art Falle. Dann kämpft er gegen Crawlies oder Deformoids, also sehr entstellte, gruselige Varianten der bekannten Justice League-Helden. Also sehr insektoid, ja. so wie Leeches, also mit so drei so Zähnen, die sich irgendwo festhalten können und dann saugen können. So muss man sich die vorstellen. Also manche Wonder Woman, Superman, ich sehe Flash, Cyborg hätte ich jetzt fast gesagt, der große Typ da hinten, den kenne ich jetzt nicht. Da wusste ich nichts mit anzufangen. Zeig mal. Hier dieser, der ganze Hintergrund steht, der mit der Kapuze. Weiß ich nicht, woran erinnert er dich? Gute Frage, wer kann das sein? Keine Ahnung. Hier der Kollege hier unten auch, das ist wahrscheinlich eher so Black Canary, Satana. Ne, aber dann eben so sehr wie so Heuschrecken, hätte ich fast gesagt. Und dann aber eben auch so mit so Saugmündern. Bisschen reptilisch auch. Ja, es ist so ein bisschen so beides, aber komme ich dann gleich nochmal zu, weil es gibt eine eindeutige Idee, wie das alles auch zusammenhängt. Ja, und dann trifft er noch auf Red Riding Hood, die so ziemlich die Anführerin von so einer Gruppe ist, wie damals die Newsboy Legion. Die Newsboy Army sogar. Bei Kirby. Ja, genau. Ja. Ja, die führt dann Ultra Comics zu anderen Ultra Superhelden. Und er wird von diesen tatsächlich gefangen genommen und dann Ultra, irgendwie ein Gespiel von Maxima aus den Superman Comics, will von ihnen den Transmatter Cube oder so? Der Transmatter Cube ist ja in dem Fall dieser etwas zu groß geratene Rubik Cube. In dem Fall ist das ein 5x5er, also ein bisschen komplizierterer Rubik Cube. Und dieser Transmatter Cube, der kommt ja ursprünglich auch aus den originalen Crisis Comics. Erde 1, Erde 2, das ist also ist, dieses ganze Transmatter Cube Gedöns ist hier also noch wesentlich direkter der aus den original Crisis Comics aus dem Silver Age. Ja, und das endet dann alles so ziemlich in den Angriff von Intellectron, von der Gentry. Das ist die grobe Handlung dieses Heftes. Man ja. Könnte sagen, ja, pff, ist ja nix, ist Quatsch. Ne, ist ja ein Abenteuerheft, relativ stringent erzählt. Am Arsch ist das stringent erzählt. Du wirst was ich ganz witzig finde, genau wie der Charakter, also abgesehen von diesem, von dieser Einleitung, die sich so ein bisschen an Miracle Man orientiert, weil es gibt so einen Miracle Man Comic auch, wo Miracle Man auch so brennend und zerstört und dann eben tatsächlich dem Leser gegenübertritt, auf dem Cover schon, dann spricht er eben eine Zeit lang zum Cover, wird dann nochmal eben von diesen Tentakeln, die so, so etwas insektenartig sind, übernommen und dann springt das Ganze zu so einem Erzähler, der dieses Comic-Heft selber in der Hand hält, wenn man nach der Frage oder nach der Antwort sucht, wer ist in dem Fall der Agent der Gentry, ist es dieser Typ, ne, weil Intellectron später hinter ihm steht oder die ganze Zeit schon hinter ihm steht. Man sieht ihn halt erstmal nicht. Er ist auch einer dieser Wissenschaftler gewesen, die oder einer der Leute gewesen, die diese Entwicklung an Ultra Comics praktisch vorangetrieben hat. Und Ultra Comics wird mit all seinen Superkräften, die er halt über diesen Ultra Gem bekommt, genauso wie wir in die Handlung entlassen. Er geht durch diese Tür, da ist das Element wieder dieser Tür. Ne, das heißt, er wird später, ne, ich bin ja schon mal so ein bisschen vorweg, auch durchaus ein Agent und geht in diese postapokalyptische Welt. In dem Fall ist es, glaube ich, New York. Ja, in dem Fall ist es New York. Und man weiß nicht wirklich, was passiert ist. In der Zwischenzeit werden die Wissenschaftler im Labor auch getötet. Ein Element, was ich beispielsweise nicht verstanden habe, ist eben dieser eine Typ, der hier in diesem Gang sitzt. Da sitzt noch ein Typ, der arbeitet noch. Er hat noch ein Telefon am Ohr, dann schreibt irgendwas, der arbeitet noch. Seltsam. Vielleicht noch ein kleines optisches Element. Dann begegnen wir, da haben wir lange Zeit drüber gerätselt, wer das sein könnte. Ne? Da komme ich dann gleich nochmal zu. Um dann auch so diese Hintergrundgeschichte zu haben. Immer wieder hat man, das kennt man aus dem ersten Multiversity-Heft, diese Kommentare aus dem Internet. Mhm. Ne? Immer mit diesem Dokument an der Seite zu erkennen, wo einfach nur sagen wir, so ein bisschen ironisch Morrison darauf eingeht, was die Leute über ihn sagen. Ne? Das wäre total schräg und warum erzählt dann immer eine Abenteuergeschichte, was soll das? Es geht schon wieder über so einen metaphysischen Scheiß. Und Ultra Comics auf der Gegenseite hört die Stimmen seiner Leser. Mhm. Ne, jetzt hast du den Akzent, hast du den Akzent. Dann trifft er wirklich irgendwann auf diese Crawlies, auf diese Insekten, trifft auf Rotkäppchen. Ich nenne sie immer gerne Rotkäppchen, weil sie so ein bisschen so ist. Dann gibt's diese, hab ich ja gesagt, diese Szene, dass die Leute den Leser sehen. Er rettet Riding Hood praktisch und Riding Hood sagt, stopp, das reicht, du bist zu nah. Und Ultra Comics steht da so 6 Meter von ihr weg und sagt, ja, Moment, ich stehe euch hier vorne. Und dann sagt sie, nee, dich meinte ich gar nicht. Ne? Und er meinte, sie meinte uns. Ne? Weil sie guckt uns an und sagt, ihr seid zu nah an mir dran, geht weg, das ist mir zu heftig. Ne? Und sie meint uns, sie sieht uns. Ne? Also wieder so eine Comicfigur, die die vierte Wand durchbricht. Und warum kann sie das und kein anderer in diesem Heft? Ne? Es ist, in jedem Heft ist es immer wenigstens eine Person, die einen anguckt. Dann eben auch diese Newsboy Legion Army, diese Kids halt eben, man kennt sie aus den Kirby Comics, wie du schon gesagt hast, oder eben auch aus Seven Soldiers of Victory. Da hat die diese Newsboy Army eben auch eine relativ große Rolle. Das ist, glaube ich, da mit Clarion unterwegs, ne? Wer war das? Nee, bei dem Guardian da. Beim Guardian sind die mit dabei, ja. Genau. Richtig. Und dann kommt so das erste Element, was ich ganz interessant finde, denn du siehst diese Drone-Droids, diese Flugzeuge von Rizon oder irgendwie sowas. Und jetzt fängt dieser Punkt an, wo ich gesagt habe, okay, ich fange an nachzurecherchieren. Mein Anfangspunkt war dann der später auftauchende Ultraman. The Ultraman Gary Concord. The Ultraman, das ist ein Golden Age Charakter, eigentlich kommt der von Erde 2. The Ultraman ist selber ein Legacy-Charakter, das ist Gary Concord Jr. Gary Concord Jr. Hat die Nachfolge angetreten von seinem Vater. Und der mysteriöse Mann auf diesem großen Billboard, wo ist das denn? Wo ist denn das Billboard? Oh. Billboard. Das ist Gary Concord Sr., das ist sein Vater. Ach so. Gary Concord Senior, also eben auch diese Ultraman-Comics aus dem Golden Age, sind sowas wie Flash Gordon, also jemand, der ins All reist, loszieht und dort Zeitreiseabenteuer erlebt. Space Opera, genau. Ja. Gary Concord Senior heiratet die Tochter von Rebon Rizon. Und das ist, also die Tochter von Rebon Rizon ist praktisch Gary Concords Mutter. Mhm. Ne? Rebon Rizon nimmt dann irgendwann seine eigene Tochter gefangen, nimmt sie als Pfand für, also um halt eben Gary Concord Senior unter Druck zu setzen und sie kommt dabei um. Und später schwört dann eben ihr Sohn, also eben Gary Concord Junior, dafür Rache, Das ist so grob gesagt die Story von vom Ultraman. Das war so meine Herangehensweise, mich wirklich mal in die DC Comics Database zu schmeißen, zu gucken, was da für Figuren sind. Und ich glaube, dass Grant Morrison genau das Gleiche gemacht hat, einfach ins Internet eingegeben hat, Ultra Comics, irgendwo in irgendwelchen Wikipedia-Seiten, und einfach jede Figur genommen hat, die irgendwie Ultra im Namen hat, nämlich eben auch Ultra the Multi-Alien, das ist der Typ, der hier zwei Gesichtshälften hat, das ist eine relativ bekannte Figur, auch so eine Zeitreisefigur. Daneben den Ultra mit Doppel-A von Earth Prime, das ist der aus Justice League 153, das Heft, was man nirgendwo kaufen kann. Also zumindest nicht bei Comixology, was ein bisschen aufgeregt hat. Diesen Schwattentyp in der Latzhose habe ich nicht rausgekriegt, keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein Mechaniker, ich weiß nicht, was der, wahrscheinlich hat der auch noch irgendwie einen Namen, kann ich nicht sagen. Und irgendwann kommt ja raus, dass diese ganze Truppe, die da unterwegs ist, eben Superhelden-Kannibalen sind. Die fressen Superhelden. Ja. Deswegen gibt's auf Erde Earth Prime wahrscheinlich auch überhaupt gar keine Superhelden. Was dort passiert ist, war ein auf der Erde passiert ist, war ein Krieg zwischen Kronos und Epoch. Das sind die zwei großen, oder Thor und Epoch, ich weiß es gerade gar nicht. Aber diese zwei Zeitreiseschurken. Epoch ist ja relativ bekannt im DC-Universum. Und die haben eben Earth Prime so ein bisschen aus ihrer eigenen Zeit geschoben, und deswegen ist Earth Prime in diesem Zustand der Immerzeit. Alles passiert gleichzeitig, alles ist durcheinander. Und Red Riding Hood sagt irgendwann, wir haben jetzt das Jahr, keine Ahnung, und 5. Also man kann davon ausgehen, dass die schon seit 5 Jahren in dieser Phase sind. Und in irgendeinem anderen vorherigen Heft, ich glaube, das war so 5 Jahre, in diesem Pulp-Heft, hatten die auch diesen 5-Jahres-Krieg gegen Erde 40. Mhm. Also die 5 lässt sich hier also auch wieder finden, als wäre dieser ganze Gentry-Zustand, diese ganze Auseinandersetzung mit den Gentrys eben schon tatsächlich 5 Jahre am Laufen. Ultra Comics wird dann irgendwann festgesetzt. Dann gibt es diese eine Szene, wo dann auch die Captions sagen, ja, wollen wir nicht mal ein bisschen verrückt sein, einfach nur damit es verrückt ist. Und dann gibt es diese eine Seite, wo Ultra praktisch in so einem Gerichtssaal steht, da steht Satan, da ist Darkseid, da ist Hitler, es ist hier Marie Antoinette, ich weiß es nicht, wer ist das? Du als Geschichtsfan, du müsstest das ja wissen, warum hast du das denn nachgeguckt? Vielleicht Bloody Mary. Bloody Mary, wer ist Bloody Mary? Erklär Bloody Mary. Bloody Mary war die Vorgängerin von Elisabeth I. Was macht sie die, aus? Die wollte den Katholizismus in England wieder stärken und hat Protestanten verfolgen lassen. Gut. Deshalb ist sie halt zu der Bloody Mary geworden, und später wurde halt diese Sage nach ihr benannt. Das könnte dir gut sein. Sind da noch so andere Figuren, vielleicht irgendwelche Kriegstreiber oder irgendwelche... Zeig mal, vielleicht kann ich noch sehen. Du müsstest das eigentlich wissen, deswegen habe ich mich gewundert, dass du das jetzt nicht rausgesucht hast. Habe nicht so drauf geachtet. Also Hitler ist da. Darkseid. Nero nehme ich an. Mhm. Der Kerl mit dem Schnurrbart. Magnum. Paul Pot, wer ist Paul Pot? Der heutige, irgendwie auch so ein Diktator. Die mit der weißen Kleidung fällt mir jetzt nicht ein. Und der Schwarzhaarige, das ist dieser eine Gefährte von Jeanne d'Arc, von Johanna von Orleans, der wurde später zum Massenmörder stilisiert von den Engländern. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Irgendwas mit Gilles. Es soll angeblich ein Teufelsanbeter und so gewesen sein. Es war wahrscheinlich nur Propaganda. Liebe Zuhörer, dafür lohnt es sich, einen Geschichtsnerd im Podcast mit dabei zu haben. Wenn ihr euren eigenen Podcast macht, bitte sorgt dafür, dass ihr einen Geschichtsnerd dabei habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Siehste? So. Das spreche ich wahrscheinlich falsch aus, aber es Hauptsache, wir haben ungefähr einen Namen. Das ist auch so eine Szene, die eigentlich gar nicht so klar wird. Das ist wahrscheinlich durch diese Maschine, in die Ultra Comics dann gesetzt wird. Riding Hood tut das Ganze auch ein bisschen leid. Man sieht sie hier weinen, eben, dass sie das leid tut. Dann sieht man das Ganze so zusammengefasst, was in der Zukunft passiert, auf Comic-Seiten. So ein bisschen zusammengefasst, auch den nächsten Auftritt der nächsten Figur, nämlich Ultra versus Ultra. Das Versprechen wird eingehalten, was in den Solicitations gemacht wurde, damit der jetzt reinkommt, ist Rex Ultra. Die Figur hast du eben schon erwähnt. Das ist tatsächlich dann die Crisis, oder nach der Crisis, die Version von diesem 153 Earth Prime Ultra, nämlich der Gefährte von Maxima. Der kommt irgendwann in den frühen 90ern in das Universum und ist eben nochmal so eine aufgepumpte 90er-Jahre-Version. So ein Kommentar wirklich so, ich bin der Oberkrasseste. Ja, kein Wunder, dass er der Schurke ist. Richtig. Ne? Und wie du schon sagtest, alle Leute, die durch irgendwie eine Tür kommen oder durch einen Gang, sind eben Agenten der Gentry, und er kommt eben hier auch raus. Frisst dann diesen Ultra Jam Und Ultra Comics macht so seinen Comeback praktisch, indem er diese Materie, die er da gerade gefressen hat. Oh, guck mal, hier ist Jason Inman. Hier, Jason Inman von Major Spoilers, arbeitet jetzt bei DC. Und das hier ist Tiffany Smith. Tiffany Smith. Tut mir leid, ich kann diesen Podcast nicht weitermachen. Hier ist ein Foto von Tiffany Smith in meinem Comic-Heft. Bitte warten Sie einen Moment. Bitte warten. Taschentücher sind alle! So. er fängt dann auch an, diesen Transmitter Cube zu bedienen, wirklich wie einen großen Rubik Cube. Ultra Comics kann ihn dann nochmal besiegen. Der Typ mit seinen Comic-Heften rastet vollkommen aus und sagt: Aah! Ne? Und dann kommt eigentlich schon Intellectron dazu, der sagt: habt keine Angst, euch kann nichts passieren, das ist nur ein Comic-Heft, das macht eh keinen Sinn, weil dieser Comic-Typ, also der Typ mit seinen Comic-Heften, der Schwarze da, Angst hat, dass jetzt irgendwie die ganzen Superhelden da hinkommen und die halt vernichten. Der Typ ist ein bisschen paranoid. Mhm. Dann macht sich eben dann auch Intellectron, genau, bemerkbar, der dann eben aus diesem Erzähler so ein bisschen raussteigt, dann nur noch so eine leere Hülle zurücklässt. Das passiert im Laufe von Multiversity ein paar Mal. Ja, was dann passiert, ist eigentlich ein komplett der Interpretation frei überlassenes Geschwurbel am Ende so ein bisschen, weil nicht wirklich klar ist, was passiert mit Ultra Comics. Man könnte jetzt, wenn man möchte, das Heft von vorne anfangen und sagen, hoch, da ist er ja wieder. Ja. Ne? Weil Ultra Comics lebt ja wieder. Nur der normale Comicleser macht das Heft zu und geht zum nächsten. Hm. Ne? Aber das ist, wie du schon sagtest, eine Zeitschleife, weil im Grunde genommen stirbt Ultra Comics hier am Ende und wenn du dann der Befehl, der Gentry heißt, put the comic down. Die Gentry sagt, nimm's runter. Nö, ich bin rebellisch. Ich lese von vorne. Ultra Comics lebt wieder. Ich hab gewonnen. Ich liebe dieses Comic-Heft. Ich liebe es. Das ist... Als ich so ein bisschen verstanden habe, wie diese Zeitschleife funktioniert, da hätte ich feiner heulen können, weil ich finde, das ist somit die tragischste aller Ausgaben in Multiversity. Weil er aus dieser Schleife nicht rauskommt. Ja, ne. Aber jeder andere Superheld kommt doch auch nicht aus dieser Schleife raus. Mhm. Und dann, du hast doch auch bestimmt Comics in deiner Sammlung, die du 1000 Mal gelesen hast, wo du dabei gesessen hast, oh komm, ich lese es nochmal und nochmal. Und der Held leidet darunter. Einmal die Woche lese ich, wie Batmans Eltern getötet werden. Mhm. Das heißt, einmal die Woche werden Batmans Eltern getötet. Und jedes Mal geht Batman durch die gleichen grausamen dieses grausame Trauma, dass seine Eltern vor seinen Augen erschossen werden. Nur weil ich es lese. Und das ist die Idee hinter Ultra Comics. Ich lese seine Abenteuer, dadurch existiert er. Ne? Und allein dass ich dieses Comic-Heft lese, werden Batmans Eltern erschossen. Was bin ich denn für ein grausames Arschloch? Mhm. Ne? Und wenn du dann meinst, so, ja, ich bin schuld daran, dass mein Held gerade leidet, ja, dann in jedem anderen Comic-Heft bist du auch schuld daran. Würdest du es nicht lesen, würde er nicht leiden. Natürlich gewinnt der und hat an sein Comeback und das sind ja das ist das Gesetz der Serie, die Dynamik und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist ein ganz intelligenter Kommentar darauf, wie wir als Leser eigentlich Comics wahrnehmen, dass wir im Grunde genommen, wenn so ein Held anfängt zu kämpfen, auch genauso wenig wissen wie er selber. Andere Figuren haben vielleicht einen Wissensvorsprung. Morrison selber kritisiert hier auch das Internet so ein bisschen. Ultra Comics versucht, Intellectron dadurch zu besiegen, indem er den praktisch so ein bisschen diesen Nerd Rage aussetzt, nach dem Motto, ja komm, ich mach dich zu Text und Text kann man kritisieren und dann gibt's halt Kommentare wie, oh guck mal da, ein fliegendes böses Ei mit Fledermausflügelchen, ach wie niedlich und sowas. Das ist göttlich, dieses Heft. Ich hab's bestimmt, also das ist, habe ich wahrscheinlich am häufigsten gelesen, erstmal um es zu verstehen und dann einfach um es nur noch zu genießen. Multiversity Nummer 2, Justice Incarnate. Also nicht mehr The Friendly Neighborhood Watch, The Friendly Neighborhood Spider-Man, sondern Justice Incarnate. Hau rein, Max. Multiversity Ausgabe 2 beginnt damit, dass auf Erde 13 die Super Demon und sein Gefolge gegen, gegen Vampire kämpfen. Es ist Morrison, das muss immer mit Vampiren zu tun haben. Ja, dann geraten sie zu den Savannas und besiegen da die Justice League von Red Rain, also diese Vampir-Justice League. Blood League hieß sie, glaube ich. Ja, genau. Die Blood League oder so. Auf jeden Fall die übrig gebliebenen Savannas ziehen dann auf Erde 18 und werden prompt von den Justice Riders getötet. Und hier erfahren wir auch, dass der Hannibal Lecter Savannah die ganze Zeit für die Gentry gearbeitet hat. Mhm. Ja, jetzt sehen wir, dass auf jeder Erde eine Crisis geschieht und weitere Helden kommen zu den House of Heroes. Dann die Little League entpuppt sich auch als Spione der Gentry und es wird weiterhin noch gegen Hell Machine gekämpft. Während auf Erde 8 dagegen der Kampf gegen den korrumpierten Nix Oertan quasi geschieht, die Helden gerade am Kämpfen sind. Und Nix ist dabei, diesen Rettewürfel zu lösen, der immer wieder aufgetaucht ist. Und er braucht quasi die Transmatter Cubes, um die Gentry endgültig zu entfesseln oder so ähnlich. Er versucht, also in der Final Crisis hat man eben diesen Moment, ich glaube, das ist Metron in dem Fall, der sagt, ich brauche 18 Züge oder das Geringste, was jemand gebraucht hat, um so einen Rubik Cube eben zu lösen, ist 18 Züge und er schafft es auch in 18 und kommt dadurch eben zurück. Und Nix Oertan versucht es hier auch in 18 und schafft es aber dann tatsächlich in 17. Was ganz abgefahren ist. Das ist so ein kleiner Countdown, den er hier macht. Also nach dem Motto, ich habe jetzt nur noch so und so viele Züge, bis ich diesen Büffel gelöst habe. Ich habe nur noch 12 Züge, ich habe nur noch 11 Züge und so weiter und so fort. Was auch ganz witzig ist, als er nur noch 12 Züge hat, greift Aquamon von Erde 11 an. Numerologie, ich weiß es nicht. Bei den Angriff von Hell Machine werden dann Harbingers Daten beschädigt und quasi Batman von Erde 17 muss die wiederherstellen, indem er halt dieses Multiversity Guidebook liest. Irgendwann haben die... Batman von Erde 17 ist ein Raubkopierer. Shame on you, Batman. Ja, irgendwann ist er, wie gesagt, abgewehrt. Hell Machine. Und wir erfahren dann im Kampf von Nix Oertan gegen halt die Helden von der Multiversity das SOS, ja, die Signal SOS, die Transmatter Cubes auch kontrolliert, beziehungsweise dass die dadurch aktiviert werden können. Mhm. Ja, Red Racer schafft es dann tatsächlich, Nix Oertan zu besiegen, mehr oder weniger. SLV. Durch den Schlag aus ich sag mal Megaton Punch oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, auf jeden Fall die gleiche Technik, die der Flash auch damals in Grant Morrison Justice League benutzt hat. Da sagt er, er nimmt diesen Move aus dem Comic, weil es sein Lieblingscomic ist. Ja, genau. Ja. Da wird auch nochmal die Bedeutung von Comics in dieser Serie betont, so ein bisschen. Der Schlag heißt Near Infinite Mass Punch. Multiplied 15 times! Weil er halt durchs Multiverse rast und dann alle möglichen alternativen Versionen des Flashs dazu holt. Eben auch unter anderem Jay Garrick, den aktuellen Jay Garrick von Erde 2, Wally West von damals, den Flash aus den Batman Beyond Comics und noch so ein paar andere Figuren. Ja, schließlich kehren die Helden dann auch nochmal zur Erde 7 zurück. Und da treffen die dann eine seltsame Figur, die wahrscheinlich der korrumpierte Ultra Comics ist. Das sehe ich ähnlich, was man alleine schon daran sehen kann, wie seine Uniform geformt ist. Man sieht ihn also nur im Gegenlicht, er ist sehr schwarz, hat auch diesen Ultra-Gem auf der Stirn und es ist sehr wahrscheinlich, dass es wirklich der korrumpierte Ultra-Comics ist, der in seinem Thron sitzt, um ihn herum noch weitere Kopien dieser Gentry, also nicht nur ein Intellectron, sondern gleich irgendwie 5, mehrere Hell Machines, mehrere von diesen Bane Mercilesses und eben auch mehrere Lord Brokens, die da rumsitzen und eben an dieser Oblivion Machine arbeiten, die im Prinzip das Multiverse zerstören soll. Was mich an der Figur ein bisschen stört, ist dieses Geweih, was er trägt und das ist eigentlich ein Element, was dieser Nebula Man aus den Seven Soldiers of Victory Comics eigentlich immer hat. Inzwischen auch Nebulo benannt. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass Morrison also plant, durchaus diesen Nebulo-Charakter nochmal wieder zurückzuholen, was problemlos möglich ist. Und man sieht eben auch, dass diese Figur eben auch an diesen ganzen Reboots und Crisis, also tatsächlich auch selbstständig verantwortlich ist, weil er eben diese leere Hand ist, die immer wieder zitiert wird. Die eben diese linke Hand, die Reboots macht. Genau. Das ist so die Story. Am Ende formiert sich dann sozusagen so eine Multiverse Justice League. Man hat wahnsinnig viele Charaktere, die man einerseits schon aus diesem Guidebook kennt, hier nochmal zusammengefasst in so Massenszenen. Ich weiß nicht, es gibt so ganz viele Elemente. Das ist also wirklich ein extrem furioses Finale mit sehr vielen Lachern. Diese Erde 26, Sivana kotzt diesen Roboter wieder aus, den er aufgefressen hat. Diese Crisis, die du halt angesprochen hast. Man muss vielleicht noch mal ein Wort sagen zu Gentry oder Gentrifizierung, was ja eigentlich ein Begriff ist aus dem Städtebau, dass man also wirklich hingeht und sagt so, wir wollen einen Stadtteil aufwerten. Man ekelt die ganzen Assi-Familien raus, macht das Ganze schön dem Erdboden gleich und zieht eine schöne Reihenhaussiedlung rauf, wo die ganzen Mittelschichtsfamilien dann leben können, indem so eine Aufwertung geschieht. Hier versucht man also die Superhelden zu töten und die Superhelden durch Zombies zu ersetzen, weil das passiert ja tatsächlich. Man hat hier Optiman, der schon im Laufe von Action Comics tatsächlich stirbt im Kampf gegen Super Doomsday, der hier als Zombie zurückkehrt. Die Marvel-Charaktere von Erde 7 tauchen wieder als Zombie auf. American Crusader kämpft gegen sich selber als Zombie, was vielleicht auch so ein netter Kommentar ist auf diese ganzen Marvel-Zombie-Comics, was ich ganz witzig finde. Was ich so ein bisschen lazy writing oder so ein bisschen schlimmes Writing tatsächlich finde, ist, wenn tatsächlich Figuren, die von vielen Leuten geliebt werden, in Gefahr gebracht werden. Und ich habe hier also bei einer Szene wirklich Schnappatmung bekommen, nämlich Captain Carrot wird hier wirklich on panel geköpft. Ne? Also kriegt einen Strahl ab und ist eigentlich gerade dabei, eine von seinen Superkarotten zu fressen und wird dann also in letzter Sekunde geköpft und ich habe wirklich so ne? ich war echt am Ende und dann ist mir eingefallen, ach nee, ist eine Cartoon-Figur, er lebt halt weiter. Ne? Aber allein so diese Figur zu sehen mit einer, naja, schon passablen Menge Blut auch, ne? So, das ist halt nicht nur angedeutet, sondern man sieht es halt auch kurz. Ne? Aber das ist halt wirklich, um halt so ein bisschen so eine Deus Ex Machina auch herzustellen, halt, ne? So in der letzten Sekunde nochmal eine Figur zu haben, so ein Spannungselement aufzubauen, weil der Kopf halt immer weiter wegrollt und Stubbs noch versucht, ihm diese Karotte zu geben. Er scheitert aber daran, weil der Körper dann von diesem Hellboy-Verschnitt da von Erde 7, weiß gar nicht, das sieht aus wie Hellboy, keine Ahnung, dann eben weggestoßen wird und das ist ein weiteres Spannungselement. Ein bisschen künstlich herbeigerufen, finde ich eigentlich, aber nun gut, kann man nichts dran ändern. Ich habe auf jeden Fall ganz gut, Hellbeschien wird dann irgendwann zurück ins Bleed geschickt, wird dann von diesem cthulhoiden Monster gefressen, was ich ziemlich episch finde, dieses mehrköpfige, mehräugige, mehrmäulige Monster. Das ist ja cthulhoid halt eben, also Cthulhu trifft auch Cthulhu. Hätte ich fast gesagt. Die Marvels sind wieder da, die sich auch so ein bisschen wie so eine, so ein bisschen durch die Geschichte durchziehen. Der Flash, Red Racer aka, ist hier, also der Comic-Nerd, was ich ziemlich cool finde. Und Captain Carrot gibt ihm dann irgendwann diesen ganzen Schwung Comics und sagt, lies es, lerne daraus, du bist der schnellste von uns, der lesen kann. Du kriegst es hin. Du bist auch ein Comic-Nerd, du kriegst das hin. Er ist dann auch derjenige, der sagt, ja, ich bin der Flash hier, ich muss das Ultimate Sacrifice, ich bin derjenige, der muss das jetzt hier machen und hält seinen Kopf dafür auch praktisch hin und schafft es dann tatsächlich innerhalb von Sekunden, verschiedene Flashes aus dem Multiverse zu holen. Dann eben auch hier wieder das Zitat von Flash of Two Worlds. Man hat die ganze Zeit, es spielt ja auf Erde 8, oder ja, ist Erde 8, ne? Mhm. In die ganzen Marvel-Charaktere im Hintergrund, die fast 1:1 aussehen, wie aus Marvel eben, weiß nicht, Mr. Fantastic, Spider-Man, She-Hulk, Storm und weiß der Geier was, Cyclops und sowas, halt ein bisschen anders koloriert, aber das sind halt Marvel-Charaktere. Ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass man von DC vielleicht so einen kleinen Deal macht und die Figuren wirklich aus dem Marvel-Universum nimmt, aber das wäre vielleicht nicht möglich gewesen. Wäre vielleicht noch eine nette Idee gewesen, keine Ahnung. Was auffällt, ist einerseits, dass irgendwann die ganzen Panels total die Kontrolle verlieren. Das liegt aber auch einfach daran, dass dieser Rubik's Cube einfach immer zentraler wird, irgendwann dann auch so die Panel-Aufteilung übernimmt. Die Kolorierung der Seiten ist irgendwann fast einfarbig, also zumindest chemisch blau, rot, gelb, grün, fast einfarbig. Und das Ganze orientiert sich laut Alvin Race, dem Zeichner dieses Heftes, eben tatsächlich auch an diesem Rubik's Cube. Ne, man hat also wirklich dieses Element hier wirklich zentral mit reingenommen. Ich komme gleich zum Schluss nochmal auf diese Figur am Ende und warum mich das Ende von Multiversity sehr gefreut hat und warum mich das Ende von Convergence danach wieder aufgeregt hat. Ne, das ist unser letztes Segment in dieser Sendung, dann reicht's auch für heute. Nix Uatan wacht dann wieder auf nach dem bestandenen Kampf, ist in der gleichen Szene, hat seine Comics gelesen. Der gelöste Rubik Cube liegt über ihm auf dem Bett. Stubbs ist wieder die Puppe auf seinem Bett und es klopft wieder an der Tür, genauso wie es am Anfang eben tatsächlich der Fall war. Und seine Vermieterin steht vor der Tür und er hat das Geld. Mhm. Jetzt könnte man hingehen und genauso wie es in der Final Crisis der Fall war, das kann man zumindest in der Position von Nix Uatan so empfinden, dass das Ganze bloß ein Traum gewesen ist, weil er wacht ja auf. Ja. Ne? Und das, wenn er geschlafen hat, im besten Fall hat die Gentry in der Zeit Einfluss auf ihn genommen, weil er wacht ja auf aus einem Traum. Im schlimmsten Fall war der ganze Event nur ein Traum. Nur auch das ist wieder Auslegungssache, weil wir sind hier nicht auf Erde 33, wir sind hier auf Erde 0. Das ist ganz wichtig. Also er liest diese Comics nicht auf Erde 33, sondern er liest sie wirklich in diesem Mainstream-DC-Universum. Keine Ahnung, also das ist wieder so Interpretationssache. Ne? Auch dann diese Käfermonster, die Hell Machine loslässt, mit diesen Kamikaze-Fliegern da drin, die so ein bisschen an japanische Piloten erinnern. Ich weiß es nicht. Das sind so Sachen, die lassen sich für mich irgendwie nicht deuten. Ich habe im Internet einen Kommentar gelesen, den ich ganz bezeichnend fand, wo ein Kommentator eben sagte, ja, wieso, das ist doch so und so und ich kann mir das so und so erklären. Und dann schrieb dann jemand darunter relativ deutlich, es muss sich wahnsinnig gut anfühlen, derjenige zu sein, der die Art, wie Morrison schreibt, versteht. Also dieses Überlegenheitsgefühl, was die Leute hätten, die Morrisons Art zu schreiben, verstehen gegenüber den Leuten, die da einfach nicht hinterkommen. Mhm. Das Heft ist wirklich so ein Beispiel dafür. Da sind so viele Elemente, die zwar vorher schon mal aufgetaucht sind, aber man muss selber sich irgendwie das zusammenbasteln und selber dafür sorgen, dass es Sinn macht, weil Morrison gibt keine Narrative vor. Nichts, keine Einordnung, keine zeitliche Einordnung, keine räumliche Einordnung, zumindest nur sehr gering. Und die albtraumhaften Elemente, die hier drin sind, eben auch diese Käfermonster, die hast du am Anfang und am Ende praktisch immer in dieser Ritze. Ne? Also am Anfang an dieser Brücke, dann hier eben an diesem Türsims, wo eben so kleine, weiß ich, so Bettwanzen oder irgendwie sowas halt da durchkrabbeln. Das kannst du jetzt nicht sehen, wenn da was vorsteht. Läuse, ne? Sind das doch, oder? Läuse, weil ich glaube, die Vermieterin hat jemand auch gemacht. Am Anfang waren das Läuse, glaube ich. Genau, auf jeden Fall immer diese Käfer. Und das können halt auch im Prinzip diese Manifestation der Gentry sein, die auf dem Kopf der Vermieterin sind, deswegen ist sie auch so böse und will ihn wecken und das Geld. Und aber am Ende dieses Events hat er, was er braucht, nämlich diese $800, um seine Miete zu bezahlen. Wo kommen die her? Ist das die Belohnung dafür, dass er die Welt gerettet hat? Anscheinend. Und wer hat ihm das gegeben? Die Leute aus der Multiversity. Also ich finde es auch irgendwie... ich weiß nicht... Ich hatte ein Interview mit Morrison gelesen über Ultra Comics. Mhm. Da redet er nochmal über diesen Fluch, der auf diesem Comic ungefähr lastet. Was er ungefähr gesagt hat, der Fluch ist im Endeffekt, dass der Comic ein Zeitfresser ist. Dass er deine Zeit wegnimmt und Zeit, mit der du irgendwas anderes Sinnvolles machen könntest, wie eine neue Freundin treffen oder so. Comics sind Prokrastination. Aber das ist ja nichts Neues. Ne? Also im Prinzip ist das eine Freizeitbeschäftigung, genauso wie Fernsehen, Radio hören oder sich eine Nase bohren. Mhm. Welches davon am produktivsten ist, ich weiß es nicht. Jedenfalls ein bisschen wäre das auch da mit aufgegriffen, wo er quasi wieder dann am Ende des Comics sich mit seinem realen Leben beschäftigen muss, sozusagen. Dass er eben neben dieser Superheldenrolle, genau wie jeder andere Superheld, natürlich auch noch wieder ein normales Leben hat. Warum mir das Ende von Convergence Multiversity kaputt gemacht hat. Ja, ein Beitrag von Steffen Großmann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, das Convergence war ein Event, den ich, das kann man auch nachhören, in all den Folgen, die wir über Convergence geredet haben, ich habe Convergence eigentlich erwartet als ein Event, der sehr losgelöst und alleinstehend im DC-Multiverse passiert. Man hat ihn ja dann auch tatsächlich räumlich auf einen Punkt sehr weit außerhalb des Multiverses gelegt, auf diesen kleinen Fragezeichen-Planeten, damit man also auch ganz klipp und klar sagt, nein, das ist nirgendwo und doch nirgendwo und eigentlich ist das nirgendwo. Und was mich dann am Ende wirklich erstaunt hat, ist, dass man dann doch sehr zentral an das DC-Multiverse dann doch so nochmal ein paar neue Stellschrauben verstellt hat in dem Sinne. Und das Ende von Convergence hat im Prinzip dafür gesorgt, dass egal was jemals in einem DC-Comic passiert ist, auch Teil der Kontinuität ist, nur halt nicht in der entsprechenden Realität. Ich gebe mal ein Beispiel. Es gibt ja zwei Versionen von Erde 2, das ist sehr prominent. Es gibt die alte Justice Society, das alte Golden Age Team und eben jetzt beispielsweise auf der anderen Seite, das andere Extrem, die aktuelle Earth 2 Society. Ne, die Wonders, die neuen modernen Versionen auf Erde 2, die jetzt ja auch dann aus Convergence heraus ihre neue Realität bekommen haben. Und beide Geschichten, beide Elemente, beide Universen haben Bestand. Also sowohl das Golden Age hat stattgefunden, als auch das aktuelle Zeitalter, die aktuelle New 52-Geschichten haben stattgefunden. Das ist so ein bisschen so wie Dende Dios Gemischtwarenladen, weil jetzt kann er im Prinzip aus dem Vollen schöpfen und kann Geschichten nachdrucken, so viel er möchte, weil alles hat Bestand. Und jetzt, wenn ihr wissen wollt, woher kommen die Charaktere, was ist ihre Wurzel, hier ist noch der 37. Reprint und so weiter und so fort. Das ist so die Folge daraus, so meiner Meinung nach. Das Versprechen, was einem in Multiversity am Ende gegeben wird, weil da haben wir, glaube ich, gar nicht drüber gesprochen, dass dieser dunkle Agent, den man eigentlich gar nicht sieht, ne, diese Schattenfigur, dann ja sagt, ich arbeite daran, euer Multiverse zu zerstören. Und das andere Multiverse, Multiverse 2, habe ich schon zerstört. Was machst du? Denn Dio ist der Anführer der Gentry. Ja, vielleicht. Wobei dafür hatte die Figur da zu wenig Bauch und zu wenig Bart. Aber egal. Da wird aber mit keinem Wort wird gesagt, dieses Multiverse ist Multiverse 1, davon mal ganz abgesehen. Es wird nur angenommen, weil unser Multiverse oder unser Universum immer Erde 1 ist und immer Erde 0 und alles andere ist Erde 2, 3 oder 15 oder keine Ahnung. Und das Versprechen, was da gemacht worden ist am Ende von Multiversity, war, ich hole euch im Kampf, weil so ist es ja eigentlich immer, trotzdem das Böse für den Moment zwar gewonnen hat, am Ende gewinnt immer das Gute. Das heißt, auch wenn Multiverse 1, wir nennen es einfach mal das aktuelle Multiverse, nennen wir mal einfach Multiverse 1, vor der absoluten Zerstörung liegt, würden die Superhelden in jedem Fall gewinnen und noch am besten die nächsten 37 anderen Multiversen auch noch zurückholen. Ne? Weil so funktionieren die Comics. Die retten nicht nur ihren eigenen Arsch, sondern auch den Arsch der anderen Leute. Convergence hat genau dieses Versprechen zunichte gemacht, weil genau das war das, was Convergence gemacht hat. Convergence hat alle Figuren, alle Ereignisse, alle Legacy-Charaktere, die man bisher vermisst hat, zurückgeholt und hat sie wieder zurück in die Gültigkeit gebracht. Das einzige Element oder zwei Elemente, die noch offen sind, sind eben diese sieben unbekannten Erden und so diese Storyline um diesen Cosmic Grail, also um diese Powerbatterie von Oa, von Erde 15. Das ist das einzige Element, die einzigen Elemente, die noch offen sind. Es gibt zwei oder drei Erden, die nach diesem Cosmic Grail suchen. Ich glaube, diese Big Bang-Charaktere auch. Und Convergence hat Multiversity insofern einfach dann auch negiert, indem gesagt wird, nö, wir legen es eigentlich gar nicht drauf an, Multiversity weiter zu erzählen, sondern dadurch, dass wir uns einfach jetzt hier den Arsch voll mit Figuren vollgeladen haben, wir können einfach aus dem Vollen greifen, können Captain Carrot nehmen, können Green Lantern aus dem Comic nehmen, können da hingehen und so weiter und so fort. Und das wird gemacht ab Juli. Ab Juli gibt es Justice League United und Justice League United wird genau dieses Crossover-Heft sein. Es wird nicht Justice Incarnate sein, diese Multiverse-Truppe, die sich am Ende von Multiversity bildet, sondern es ist die Justice League United, die das weiterhin macht. Und das hat man in der Preview schon gesehen zu Justice League United. Mhm. Da hast du am Ende diese dicke Splash-Page, wo so 30 Charaktere drauf sind. Ja. Na? Das ist das, womit gearbeitet wird. Hier wird nicht mit Multiversity gearbeitet. Das wäre der richtige Weg gewesen, zu sagen, wir nehmen das Multiversity-Branding, nehmen diesen Streifen, sagen, das sind die Erden, die in dieser Geschichte vorkommen und wir erzählen einfach nur eine Geschichte aus diesem Universum. Nein, es muss die Justice League sein von Erde 0, die darin eingreift und so weiter und so fort. Na? Und das hat mir so ein bisschen Multiversity kaputt gemacht, weil damit ist es nur, in Anführungszeichen, nur ein weiterer Grant Morrison-Event, der für nichts weiter in irgendeiner Art und Weise Bedeutung hat. Und wenn man Bock hat, geht man in 2-3 Jahren dahin zurück und erzählt die anderen 7 Erden oder macht nach und nach weitere Offenbarungen, was diese Karte angeht. Oder geht nochmal an einen anderen Platz, lässt Flash auf die Speedforce treffen und so weiter und so fort. Ich meine, er war in der Speedforce jetzt neulich, davon mal abgesehen, diese verschobene Welt mit den Dinosauriern. Aber im Grunde genommen, die einzigen Elemente, die man noch erzählen könnte, wären diese 7 Erden, die nach und nach eben zu erkennen. Und ich denke, im nächsten großen Multiverse-Event, der vielleicht in 2, 2,5, 3 Jahren kommt, so einen Abstand haben die ja meistens, da wird dann genau darüber geredet werden. Nur dieses kleine, pisselige Convergence-Ding, von dem ich einfach nicht die Erwartung hatte, dass es so weitreichende Folgen hat, hat mir diesen Mega-Event, auf den ich nicht nur Jahre, sondern am Ende sogar noch Monate, also nicht nur diese Jahre, die ich gewartet habe, bis es angefangen ist, sondern auch die Spannung, die ich von Heft zu Heft hatte, die Freude, in Anführungszeichen, nächste Woche oder morgen kommt das neue Multiversity-Heft raus, das zu lesen, mir darüber Gedanken zu machen, diesen Podcast vorzubereiten, aufzunehmen und so weiter. Und Convergence hat mir, noch bevor wir uns wirklich hingesetzt haben und den Podcast aufgenommen haben, hat mir Convergence eigentlich schon so ein bisschen die Lust an Multiversity kaputt gemacht. Und das finde ich eigentlich echt schade, dass man diese beiden dann im Endeffekt doch sehr ähnlichen Events, es ist nicht gleich, es ist ähnlich, ich komme gleich auf die Unterschiede nochmal zu sprechen, diese beiden sehr ähnlichen Events so zeitnah zueinander einfach stattfinden zu lassen. Weil man hätte 2009 direkt an die Final Crisis oder halbwegs an die Final Crisis anschließend Multiversity machen können. Und das hat mal wieder daran gelegen, dass Morrison sich seine Glatze polieren musste. Ich habe keine Ahnung. Ne? Eigentlich schade. Ne? Und dann wäre das auch ein bisschen, dann hätte man Multiversity auch machen können, trotz Flashpoint oder vielleicht genau auch mit Flashpoint zu sagen, okay, das hat jetzt keinen Bestand mehr. Das Multiverse ist im Flux, in Bewegung. Ne? Es gibt ja genug Universen, die sich in der Zwischenzeit geändert haben. Und das wird ja auch in Multiversity ganz klipp und klar gesagt. Ne? Erde 26 ist rebootet worden nach dem Final Arc. Ne? Nach dem Final Arc Abenteuer. Ich möchte noch mal so ein bisschen, weil Leute haben sich beschwert darüber, dass Multiversity und Convergence sich in weiten Teilen widersprochen haben. Ich möchte noch mal ein bisschen so ein Bild malen, was ich für sehr passend halte. Stellt euch einen schönen, bunten Garten vor. Und diesen Garten hat es 20 Jahre gegeben. Und der Gärtner ist mit dem Garten aber nicht mehr zufrieden und reißt diesen ganzen Garten ein und fährt mit dem Panzer drüber. Der Garten ist das DC-Multiverse, wie es seit dem Silver Age bestanden hat. Der Garten ist gewachsen, natürlich gewachsen. Nur irgendwann hat der Gärtner den Überblick verloren, er hat ihm nicht mehr gefallen. Dann ist er da mit dem Panzer drüber gefahren, alles kaputt gemacht. Und jemand anderes, der diesen Garten gemocht hat, ist hingegangen und hat so ein paar Blümchen da rausgenommen. Der Garten ist das Multiverse, der Panzer ist die Crisis. Das Blümchen kommt in ein Gewächshaus. Ein neuer Garten wird gebaut, solange bis der Gärtner auf diesen Garten auch keinen Bock mehr hat. Jemand anderes geht hin, nimmt ein Blümchen raus, der Gärtner fährt mit dem Panzer drüber, das Blümchen kommt in das Gewächshaus. Das passiert ein paar Mal, das Gewächshaus wird immer größer, immer größer, immer größer, also immer voller mit Blümchen und der Garten wird immer schöner, immer moderner, immer toller. Es sind vielleicht ein paar Blümchen drin, die vorher schon mal in dem Garten gestanden haben, aber es ist eine neue Züchtung, es ist eine neue Rasse vielleicht, ein bisschen resistenter gegen Keime und das Gewächshaus wird auch immer voller. Dieser sich ständig ändernde Garten, dieser immer wieder sich neu erschaffende oder neu entstehende und neu wachsende Garten, das ist das normale DC-Multiverse. Dieses Gewächshaus ist Convergence. Da sind Blumen drin, die vielleicht in dem aktuellen Garten auch zu sehen sind. Aber die kommen aus einer anderen Zeit. Die sind losgelöst vom restlichen Multiverse, finden außerhalb statt. Die Blumen sind einfach ganz woanders. Das kann also wirklich sein, du hast Erde 18, du hast die Justice Riders, sowohl in Convergence als auch in Multiversity und was sich ja auch beschwert, oh nein, die Justice Riders sind getötet worden direkt am Anfang in Convergence, wo ich gesagt habe, nee, das war nur das Blümchen im Gewächshaus, verstehst du? Und ob das Blümchen im Gewächshaus existiert oder nicht, interessiert den Garten nicht. Weil das Blümchen ist in dem Garten. Ne? Und das, wir haben gesehen, die Justice Riders überleben Multiversity. Ja, ganz klar. Ne? Ich finde das Bild einfach sehr schön, weil auch so dieser Bruch eben, der Garten, der Panzer, ne? Also dass die jede neue Crisis, auch Multiversity war eine geschönte Crisis, eigentlich ein großer Panzer ist, wo man immer drüber fährt. Und Convergence war ein Flakgeschütz, was auf dieses Gartenhäuschen geballert hat. Und ein paar von den Blümchen sind zurück in den Garten geflogen. Großer Fehler meiner Meinung nach, das so nah beieinander zu machen. Meine Hoffnung ist ein bisschen, dass man hingeht und Multiversity fortsetzt. Wie gesagt, wirklich so als Label benutzt für Multiverse-Geschichten. Eine Miniseries macht 4 Hefte Captain Carrot, Erde 26, Multiversity, Captain Carrot. Ne, aber Captain Carrot wird jetzt wohl stattfinden in Justice League United. Ja, na super. Hast du noch abschließende Worte zu sagen? Weil ich glaube, wir sind fertig. Max ist müde. Ich bin müde, ja. Wir sitzen hier seit 4 Stunden oder mein so. Mein Kopf schwirrt mir ungefähr seit dem Multiversity Guidebook mit den ganzen Parallelen. Ich kann dir kaum noch folgen. Entschuldigung. Ist kein Problem. Dazu muss man einfach viel wissen. Gott sei Dank habe ich einen riesigen Kopf. Naja, auf jeden Fall würde es mich auch freuen, wenn man irgendwie nochmal Multiversity fortsetzen könnte. Irgendwie The Just oder sonst irgendeine Geschichte daraus. Weil es ist wirklich so toll. Die Erfahrung zeigt, dass das nicht passieren wird. Nee. Weil Morrisons Arbeit in der Regel einmal passiert und viele Leute beschweren sich da währenddessen dann bei Morrison und sagen, Morrison erzählt irgendwas und es wird nicht fortgesetzt. Im Grunde genommen ist es so, dass Morrison Handlungsfäden für andere Leute dann etabliert und der Verlag einfach sagt, ey komm, wir haben selber nicht verstanden, was der da will. Nee. Fang was Neues an. War es so ähnlich auch mit Damien? Ich meine, das kannst du besser beurteilen als ich, aber viel ist von Batman Inc. nicht übergeblieben, oder? So diese ganzen klassischen Villains oder sowas, die ganzen Konzepte oder sowas, da ist nicht viel von übrig geblieben, oder? Wie hat man das gesagt auf einigen Foren? He put the toys back into the box. Ja. Hat quasi, ja. Das ist ein schönes Wort dazu. Er hat sein Ding gemacht und danach zu DC gesagt, kannst du jetzt mit anfangen, was du willst. Ja. Aber eigentlich macht das ja auch richtig, oder? Ich meine, ihm gehören die Sachen ja nicht. Er leiht sich ja quasi nur das DC-Universum kurz aus, um seine Dinge zu machen. Morrison zeigt aber, wie man moderne Konzepte mit alten Figuren erzählen kann. Oder wie man alte Konzepte mit modernen Figuren erzählen kann. Oder wie man vielleicht auch ein altes Konzept mit einer alten Figur zusammenbringen kann und das trotzdem modern wirkt. Auf jeden Fall. Dieser Zwiespalt, den Morrison einfach hinkriegt, auch Silver Age-Geschichten in die Kontinuität seines Batman-Runs mit reinzubringen. Mhm. Und dann, da haben wir auch schon mal drüber geredet, dieses Batman 666-Heft eben, was auch halb so in unserer Traumwelt spielt. Das kriegt er ja hin. Ne? Und ohne jetzt irgendwie diesen verschwurbelten Ton von Alan Moore dabei zu haben, dieses elitäre, hochnasige, fast schon arrogante, was Alan Moore ja hat, ne? Sondern er macht einen ganz soliden, normalen Superhelden-Comic zu einer Achterbahnfahrt. Ne? Also das, sowas Einfaches, in Anführungszeichen, wie Batman, zu was Erlebbaren zu machen, was auch noch ein bisschen Spannung für jemanden hat, der mit Batman, so wie ich, gar nicht so viel anfangen kann. Mhm. Morrisons Batman konnte ich lesen. Ne? Auch sein Batman Incorporated konnte ich lesen. Aber einfach, weil es eine Art war, zu erzählen, da Elemente reinzubringen, die da im ersten Moment vielleicht nicht reingepasst haben. Das war dieser Dr. Netz. So ein sehr, sehr klassischer Bösewicht, sehr böse, sehr, sehr, sehr verrückter Wissenschaftler, sehr bunt und sehr, sehr anachronistisch eigentlich. Und das aber trotzdem mit einem aktuellen, modernen Batman zusammenzubringen. Der war extrem cool. Ne? Es waren lauter solche Konzepte da. Richtig. Nur so als Beispiel eben. Ne? Und jetzt eben auch in Multiversity eben Konzepte zu nehmen und zu sagen, so hier, keine Ahnung, wo ist es? Shazam zu nehmen. Ne? Und wirklich ein klassisches Shazam-Comic zu machen, aber dann eben in dieser Story eingegliedert. Und wenn DC eine Sache daraus lernen sollte, dass es eigentlich keinen Spaß macht, den 37. modernen Superhelden-Comic zu haben, sondern die Leute wollen sowas. Die wollen Thunderbolt Adventures. Die wollen keinen New 52 Shazam von Geoff Johns und Gary Frank, so gut wie der ausgesehen hat. Darauf haben die Leute Bock. Ne? Die Convergence-Hefte von Shazam waren okay. Nur das erste zumindest. Das zweite habe ich nicht mehr gelesen, aber so, es war schon irgendwie so, warum den modernen Shazam haben? Der hat mir nicht so gut gefallen, sag ich ganz ehrlich. Weil auch wieder Versprechen gemacht worden sind, die nicht eingehalten werden. Ne? Die Solo-Series ist immer noch nicht gekommen. Ich denke spätestens... Curse you, Geoff Johns! Der hat zu viel zu tun. Ja, wahrscheinlich schon. Aber der hat genug damit zu tun, Mark und Robbie beim Drehen zuzugucken. Gut, das soll es gewesen sein zum Thema Multiversity. Für Fragen und weitere Anregungen steht euch gleich die nette Stimme zur Verfügung, die euch sagt, was wir hier tun und was nicht. Ich wünsche euch einen angenehmeren Abend, weil ich glaube, heute Nacht träume ich von Multiverse. Von der Gentry. Ah, da ist der Mercy, der ist mit dem grünen Pullover! Auf wieder Nerd. Auf Wiedersehen. Tschüss. Makers, movers, shakers. Ach ja. Max markiert. Lalala. Max markiert meisterhaft. Max markiert meisterhaft markante Markierungen. Max markiert meisterhaft markante Markierungen marktschreierisch. Lalala, hier noch Markierung, Markierung. Also hier kriegst du noch einen dazu. Das noch und das noch. Hier ist noch ein Aal. Hier, ich bin hier. Aal Max. Aal Max. Holt euch eure Markierungen bei Aal Max. Ach so, ich glaube, das reicht. Ein bisschen fertig mit Markieren.